kam Kutte vorbei, fragte, Baby, hast du Zeit? Sagte, alter Mann, du weißt doch ganz genau, ich bin zu jeder Schande bereit. Ich sagte, hey, hey, hey, wir haben eine Party heute Nacht. Hey, das ist ein hochrealistischer Song. Das ist, ich sag, hat viel mit dir zu tun. Auch wenn der Name nicht ganz hinhaut, aber ist egal. Später dann stand Hotte vor der Tür. Sagte, Baby, was ist los mit dir? Sagte, Alter, komm doch mit uns mit. Bist du in ein paar Stunden wieder mit dir? Mit Hotte ist doch Wiebrecht gemeint, oder? Logisch, klar. Haut auch nicht ganz hin, aber reicht. Und mit Baby bin ich gemeint. Also sind wir alle drei drin irgendwie. Ja, nee, das ist klar. Das mit ist klar. Baby, wer soll sonst sein? Kutte, Hotte und Baby. Und Baby. Ja. Kriegt man mich nicht, das sollte ein Trugschluss sein. Ein Trugschluss. Johnny, hast du nicht geschafft. Ey, Johnny, soll ich das sagen? Mhm. Ey, die Sendung heute hat mir prima gefallen, das hast du richtig gut gemacht. Das war irgendwie. Wie fandest du die Moderation? Die Moderation war total klasse, echt. Also, es gibt wenige Sendungen, die irgendwie so auch aus persönlicher Präsenz gelebt haben, wie deine heute. Naja, ich hab mir da auch zu Herzen genommen, dass er, unser Chef auch gesagt hat, es soll doch wieder mehr hin zum Personality Radio. Das ist Englisch und heißt so viel wie Persönlichkeitsradio, jetzt mal ganz frei übersetzt. Ganz frei übersetzt, und darunter ist halt sowas gemeint wie die Sendung gerade. Ja, dass klar. Halt wirklich der Moderator eigentlich die Show macht. Ja, das war toll. Auch dieses Wechselspiel zwischen knallenden Kürbissen und dir hat mir gut gefallen. Du meinst zwischen kleinen Kürbissen und der Musik. Und der Musik, ja. Ja, ich bin da hier der Lieblingskürbis und deswegen dachte ich in der Halloween. Finde ich auch gut, dass so eine Art Sendung und so Leute so, also top. Dass ich auch eine Chance einfach kriege und so. Nee, dass sie einfach auch gut bezahlt werden für den harten Job. Ja, nee, das gibt extra Geld bei so Sachen, das weißt du, ne? Also ich meine, komm, ich bin nach Chicago geflogen, hab das Konzert aufgenommen, umgeschnitten, mit hierher gebracht, alle Texte übersetzt, simultan. Kacke, du bist ein Mentalitätsbrandenburger. Heute ist Feiertag, hast du dir gesagt, hier im Lande, genau. Wa? Genau. Ja, wir haben mal ein bisschen. Morgen ist auch Feiertag, ne? Studio die Beine hochlegen. Morgen auch? Ich glaube ja, irgendwann ist Allerheiligen oder sowas. Soll ich morgen? Ach Mensch, ich bin ja Heide. Ich auch. Ach du auch? Oft, ja. Sag mal, aber ihr im Westen musstet doch mal in die Kirche. Wir haben Staatsbürgerkunde gehabt. Und ihr? Wie hieß das bei uns? Warte mal. Was hatte ich denn? BWL. BWL? Ja. Prima, ehrlich? Betriebsdienst da? Nein, nicht BWL. Das hieß politische Weltkunde, hieß das. Ach, und da haben sie euch so Tricks beigebracht? Nee, da haben sie dir gar nichts beigebracht. Da hast du irgendwie 8 Jahre lang über die Weimarer Republik geredet. Gibst du mir mal ein Feuerzeug, bitte? Zack! So, das hätte man jetzt live im Fernsehen sehen sollen hier. Wär, wie die ja. Basketballer, du. Echt? Das Einzige, was nicht gestimmt hat, war die Größe meines Mitspielers. Mann, Johnny, komm doch mal ins Fernsehen. Soll ich mal machen? Mit einer Gitarre und dann singst du ein schönes Lied. Mm-mm. Hm, wollen wir das machen? Mm-mm. Nee? Nicht ein Lied Gitarre. Meiner Wahl? Nee, ja klar. Was? Okay, warte mal, überlegen. Kann ich dazu ja sagen? Nee. Nee? Ah, nicht mit Gitarre. Ach, na wie denn dann? Was würdest du denn für ein Lied? Mit kannst ja nicht singen. Stimmt. Mit... Na, vielleicht von dir eher so eine elektrische Version von unsere Partnerbrigade arbeitet in einer Bonbonfabrik, was dir noch auf den Leib, auf deinen Schmächten Leib geschneidert. Hast du da die Akkorde zu oder musst du da auch noch raushören? Nee, du musst vorher? Da raushören. Ey, aber du bist ja ein Musiker. Ey. Ja, nee, aber das hat ja auch einen Grund, warum. Also nee. sag mal einen anderen Song. Na, mein Groß ist immer Hendrix-Cover, finde ich immer ja, wichtig. Oh, ich und Hendrix-Cover, ich glaube ja. Nee? Auf keinen Fall. Auch noch mit deiner Wanderklampfe und drei Griffe? Nee, krieg Hasspost. So CGA, oder? Es bringt etwas CGA? CGA ist schon okay, kann man was mitmachen. Ist okay, kann man was machen. Was könnte man damit machen? Ein Song. Ey, Johnny, du machst 10 Jahre Musik. Du wirst da wissen, welcher Song CGA heißt eigentlich. Tausende. Das ist so fies, wa? Echt herbe Prüfungsfrage. Ja. So, Kollege Häusler, jetzt denke, wir sind jetzt hier in der Musikgeschichtsprüfung. Ja, Sie CGA, haben lange okay, drauf mal. Studiert. Sie haben eine Gitarre, CGA. Ach, da denkst du dir jetzt aus? Hey, sag ich doch, echt? Klar. CGA? Ey, ist das Intuition? Nee, ich habe das gerade in meinem musikalischen inneren Auge vor mir gespielt. C-C-G-A, dachte ich, hey Joe. Ich sag mal, damit kann man Erfolg haben, wenn man so CGA. Nee, eben nicht. Das ist das Problem, deswegen bin ich ja hier. Ja, ich auch. Ja. Herzlich willkommen beim Radio der Gescheiterten. Mann, Johnny. Ja, Jung. Stell mir doch mal eine unbequeme Frage. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Bin so ein bisschen müde heute, deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht so viel erzählen musste, dass ich also meine Personality mehr so durch die Vibrations, ist auch Englisch, heißt auf Deutsch jetzt ganz frei übersetzt Vibration. Aber die kam fiesch rüber. Tierisch, ne? Oh. Das ist echt Wahnsinn. Mm. Und das alles mich hat sie geschüttelt, als ich hierher gefahren bin und nicht im Autoradio gehört habe. An welcher Stelle? Den ganzen Körper. Oh. Nee, ich meine nicht, wo es sich geschüttelt hat, sondern an welcher Stelle der Sendung. Hey, sollen wir mal ein bisschen Werbung machen, dass wir Sonntag senden? Ja, zusammen? Ja, Sonntag. Das schöne Radio mit Hotte, Kutte und Baby. Baby. Ja? Hotte, Kutte und Baby. Am Sonntag startet eine neue Sendung hier auf Fritz zu Zeiten des Blue Moons von 22 bis 1 Uhr alle 14 Tage mit erstmalig 3 Moderatoren aus 2 Ländern. Ja, aus 2 Ländern. Ja, aus 3 eigentlich. Fritz stockt das jetzt auf im Grunde im Rahmen so einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wir haben jetzt immer mehr Moderatoren im Studio versammelt. Na, wir haben zu viele Leute und zu wenig Sendungen, deswegen werden die Leute zusammengepackt auf weniger Sendung. Und nächsten Sonntag ist dann erste Dreierpack-Sendung. Ja, erster Dreierpack mit dem hochgeschätzten Kollegen Liebrecht, mit dem hochgeschätzten Kollegen Kuttner, mit dem Du musst es nicht sagen. Bei dir wäre Bescheidenheit, wenn du es nicht sagen würdest. Ich bin ja nicht bescheiden. Ah ja, stimmt. Nö. Also mit dem doppelt hochgeschätzten Kollegen Häusler. Nee, schon so wie euch. Also, einfach so, normal. Nee. Bin auch nicht irgendwie so, weißt du? Ach, das ist aber eine gute Idee. Jetzt kann ich dir eine unbequeme Frage stellen. Nee, du kannst vielleicht zuerst mal sagen, wie die Sendung heißen wird. Weltall Erde 42. Was? Weltall Erde 42. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Weltall Erde 42. Weltall Erde 42. Weltall Erde 42. Siehst du, versteht nämlich keiner. Versteht keiner? Wenn man es schnell sagt. Man muss echt langsam sagen. Weltall, Erde, 42. Na, warum animierst du mich dann, das schnell hintereinander zu sagen? Na, um dir das mal zu demonstrieren. Johnny, jetzt kann ich dir aber eine unbequeme Frage stellen. Schon wieder. Was wird denn da passieren in der Sendung? Kann ich dir ganz genau sagen. Da wird, wir haben, das soll, da warst du nicht bei, ne? Als wir die geplant haben. Ja, die Sendung ist durchkonzeptioniert von vorne bis hinten. Also Weltall, Erde 42 bezeichnet eigentlich auch schon das, worum es geht, nämlich ums Weltall, um die Erde und um die Zahl 42, die hier als sozusagen Platzhalter steht für die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Und was ist denn da gerade? Platzhalter, habt ihr das in der politischen Weltkunde gehabt? Nee, in Mathe, Platzhalter. In Mathe, Platzhalter? Ich finde, Platzhalter ist ein klasse Wort. Ey, ehrlich, was ist denn ein Platzhalter? Eine Variable. Jetzt frag mich nicht, was eine Variable ist, weil du weißt, was ich keine Antwort habe. War das die Karl-Eduard von Clipschule, die du gegangen bist? Ja, kurz. Mensch, ach, jetzt war ich wieder so fies. Oh, jetzt denken die wieder, ich kann den Johnny nicht leiden. Und wer Johnny nicht leiden kann, ist ein Arschloch. Jetzt denken also alle, ich bin ein Arschloch. Nee, ich krieg ja, mach das ruhig weiter, weil ich krieg ja total nette Post von lauter Hörerinnen hauptsächlich, die sich auf meine Seite schmeißen. Ja, ehrlich? Ja. Och man, ich möchte auch mal, dass Hörerinnen sich auf meine Seite schmeißen. Ja, das kannst du nur erreichen, wenn du so ein bisschen, also es gibt einfach, gute Menschen schlagen sich immer auf die Seite der Minderheiten. Und auf ey, ich auf bin die doch Seite aber eine totale Minderheit, ich bin Ena. Ey, nenn mir mal eine kleinere Minderheit. Nicht. Das stimmt nicht mal, das stimmt. Halbes Hemd. Ich bin viel, viel, viel kleiner als Johnny. Ja, aber auf die Länge kommt es nicht drauf an, das weißt du ja. Aber bei kleinen Minderheiten auch nicht? Auch bei Minderheiten nicht. Ne. Es geht nicht um Kleinheiten, sondern um Minderheiten. Und es geht ja auch nur um eine temporäre Minderheit. Also an sich bin ich ja keine Minderheit. Du meinst, du bist jetzt hier immer nur in der Übergangszeit eine Minderheit? Ich bin hier immer nur kurz eine Minderheit, und zwar deswegen, weil du mehr redest und weniger auf von mir gestellte Fragen. Oder so, Baby, jetzt wollen wir mal sehen, wer mehr redet. Jetzt willst du ja irgendeine Frage hören, ja. Eingeht. Wetten, er redet weniger? Scheiße, das Problem ist, dass es jetzt schon im Grunde von der Zeit her meine Sendung ist. Ich versuche mich ja gerade aufs Niveau zu bringen. Von daher habe ich jetzt die moderationelle Verantwortung. Das heißt, wenn es jetzt Ärger gibt, weil nichts gesendet wird, kriege ich den. Wer redet mehr? Das ist eine liebe junge Zuhörerinnen. Mhm. Im Radio gibt's ja viele. Wer mehr redet, also wer ganz viel redet, das ist eine enorme Minderheit. Im Radio, viele versuchen viel zu reden, den meisten gelingt es nicht. Hier redet einer ganz, ganz, ganz viel. Er stellt von daher, ich meine mich jetzt, eine extreme Minderheit dar, auf deren Seite zu schlagen, es sich lohnt. Ob das, was die fruchtet hat jetzt? Was redst du mit mir? nee. Ey, das ist so ungerecht. Ey, du musst nee, nicht mal was sagen und bleibst Minderheit und kriegst Verteidigungspost. Na, das liegt einfach daran, dass ich jetzt im Moment zum Beispiel bin ich einfach der Sympathischere. Ja. Erstens hast du... Woran hast du das jetzt ausgemacht? Na, da gehe ich einfach so nach meinem subjektiven Empfinden. Also es gibt ja auch Momente, in denen finde ich dich sympathischer. Das ist das Problem. Ich meine, ich finde mich schon grundsätzlich sympathisch, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich mich auf meine Gefühle nicht verlassen kann. Das ist zum Beispiel echt ein Problem. Dann wirst du dir natürlich auch unsympathisch. In dem Moment. Na, siehst du, und jetzt kommst du ins Schleudern. Oh, Existenzprobleme. Eieiei, das wird wieder eine harte Sendung heute. Ja, ich habe mich jetzt voll so vereinzelt. Ich sehe hier gerade, der streicht das Thema durch, was er für heute eigentlich hatte. Das war nette Mitmenschen. Was schreibt er jetzt hin? Existenzkrise. Nee, ich dachte mal über Sex reden. Sag mal was Neues. Ich habe noch nie in der Sendung über Sex geredet. Richtig eine volle Pulle so eine Sex-Sendung machen, wie wenn es eigentlich Rufumleitung über Neuseeland wäre. So. Rufen Sie uns an. 0190. Ja. Sowas, genau. Ja? Was heißt über Sex reden? Du willst, dass die Leute über ihren Sex, den sie haben oder nicht haben, erzählen? Oder sollen dich anrufen, um erotisiert zu werden? Ich weiß nicht. Also, unter dem Mäntelchen. Hast du eigentlich da irgendein Problem? Weil du kommst seit zwei Sendungen immer wieder auf das Thema. Und zwar spätestens nach 10 Minuten. Nee, das liegt an der Tageszeit, glaube ich. Ach, bist doch so ein zeitgebundener Beischläfer, ja. Ey, was war das eben? Habt ihr denn politischer Weltkunde gelernt? Nee, in Mathe. Nee, ja, genau. Habt ihr da in der Schule, ihr habt's da so? Sex? Wieso redest du eigentlich immer über Sex, Johnny? Meinetwegen. Ich wollte was ganz anderes fragen, aber gut, reden wir über Sex im Matheunterricht. Stell die Frage zu Ende. Nee, ist okay. Nee. Nein, was hatten wir? Ey, ich was bin der Gastgeber. Du bist der Gast, Johnny. Deswegen darf ich die Themen Du hast dir eine Frage gestellt, dann beantworte sie bitte auch. Redet nur mit sich selbst, der Sack, ja? Also kein Grund, Sympathie für ihn zu empfinden, ihn zu verteidigen, sich auf seine Seite zu schlagen. Insbesondere nicht für junge Damen. Man muss übrigens die Situation hier im Studio beachten, bei unseren Gesprächen, die wir ja doch des Öfteren führen. Ja, Johnny sitzt nämlich protzenderweise in so einem Muscle-Shirt vor mir und lässt seine Bizeps, die eher Monozeps sind, versucht das spielen zu lassen. Ja, und mich damit abzulösen. Ja, Versteck spielen. Was hatten wir in der Schule? Wie sitzen wir hier im Studio? Ich angekettet. Ich will immer weg gleich und Ich hochgeschlossen, ordentlich, anständig, die Hände auf dem Tisch. Das Hemd, was du letztens anhattest, fand ich übrigens richtig schick. Das war auch okay, aber. Wie war das anders? Ich hab doch im Grunde nur einen Typ Hemd. Ja, schon, aber die Farben sind anders. Ja, lass uns über Farben reden. Wir sind hier im Radio. Ja, so mit schweren Fragen will ich dich jetzt nicht belästigen. Was hatte ich in der Schule? Gut, dann will ich so tun, als ob deine Frage meine wäre. Sex? Im Matheunterricht? Nee. Ich auch nicht. Siehst du, wir sind doch nicht so weit auseinander, wie viele Leute glauben. Wir sind beide Milieu geschädigt. Nee, in der Schule. Wir hatten auch nicht so richtig so Sexualkunde. Jetzt ist er fast vom Stuhl gefallen. Wo ja, ist beim Wort denn Sexualkunde da reißt mich vom Hocker. Hatten wir auch nicht. Hattet ihr auch nicht? Wurde alles im Bio abgehandelt, wa? Ja, und der hat versucht, uns zu erklären, was wir nicht machen sollen. Was solltet ihr nicht machen? Na, der hat irgendwie, ich weiß ja nicht, ob irgendjemand vielleicht noch aus meiner Klasse dabei ist oder der auch diesen Biolehrer hatte, der oder die jetzt zuhört, der hat dann immer so. Man muss den kennen, um das richtig zu erklären. Er war so ein kleiner Drahtiger, er hat Sport und Bio gemacht, weißt du, sagt ja schon einiges. Hat auch keine Gelegenheit ausgelassen, um rumzuflirten, so. Das wäre auch mal ein bisschen komisch, ne? Wenn so, mit wem jetzt? Na, mit den Schülerinnen. Ah, ja. Nicht mit mir, selten jedenfalls. Nämlich konnte er nicht ab, so unsportliche Typen konnte er nicht leiden. Bist du echt unsportlich? Total. Oh Johnny, du siehst nicht so aus. Du bist ein enorm drahtig hochgebaut, breite Schultern, das schmale kommt dann, Hüften. Kommt davon, weil ich nie Sport gemacht habe. Im Grunde ein Traum von den Männlein. Ja. Ich finde dich aber auch sehr sportlich und anziehend auch. Ja, hochgewachsen, breite Schultern. Nee, hochgewachsen nicht. Wir waren ja nicht hier irgendwie. Kann ja sein, dass sich mal jemand wirklich kennenlernt und dann musst du sagen. Ja, ist erst in den letzten Monaten passiert, geschrumpft und so. Nee, der Sack hat nicht geflirtet mit dir, sondern mit den Mitschülerinnen. Der hat dann so Geschichten erzählt, so von wegen, dass wenn man auf der Party Samstag ist, dass man dann nicht zusammen nach Hause soll, wenn man ein Bier getrunken hat, sondern lieber sich für den nächsten Tag verabreden, im Tiergarten und schön spazieren gehen und so. So ein Blödsinn hat er. Ach, das ist doch aber nett, ey. Da strahlst du. Ja, das finde ich aber schön. Ja, sowas hat er erzählt, haben auch alle gemacht. Ehrlich? Hm? Du auch? Ich auch. Bis heute? Nee. Bis heute. Muss mal Sonntagmittag so im Tiergarten. Muss mal gucken. Da triffst du dich immer mit deinen Verabredungen? Da triff ich mich dann immer nicht. Ja? Keine Ey, soll ich dir mal einen geilen Treffungsort verraten? Weltzeituhr. Oh, ist so toll. Weltzeituhr vom Alex. Ja. Ich selber habe mich da leider auch nie getroffen, weil ich einfach zu schüchtern bin. Du hast dich da nie getroffen. Mm-hmm. Bist immer hingegangen, aber du warst nicht da. Ja. Ja. Ja, Johnny. Sackt ab wieder, ne? Ja. Wird Zeit, dass ich dir hier deine Musik spiele. Ey, die Johnny-Lieder werden langsam knapp, dafür aber immer böser. Ich habe noch ganz viele. Du hast noch ganz viele? Ja, ich muss die doch immer mitbringen. Dann komm ich mal vorbei, borg mir mal ein paar schöne Johnny-Lieder, die sammelst du alle, wa? Ich sammel die. Und dann sitzt du abends manchmal da und legst eine Johnny-Platte nach der anderen auf, ja. Liest die Hörerpost von vor 8 Jahren und denkst, Mensch, was war ich für ein toller Echt? Ja, dann denk ich so, ach, schön war das. Ja. Manchmal weine ich dabei auch. Ist klar. Und heute Telekom-Rechnung und so ein Scheiß im Briefkasten, ja. Mhm. Ja, aber die schreiben dann für auch immer sehr nett. Also gut, ich bezahle die dafür, aber also von der Telekom kriege ich viel Post. Ich hab sowas auch für die auch Zeitpräsidenten so 01, auch. Wie, was waren das für Nummern? 0190. Gibt's da auch Post von denen, ne, ja? Weiß ich nicht. Nee, wie meinst du das? Nur die Telefonrechnung. Wie, du meinst, dass du da anrufst und die schreibt dir dann? Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt, dass man vielleicht... Das meine, doch, Jürgen, das ist doch Anrufbeantworter. Die können doch nicht schreiben. Sag mal, wollen wir nicht so eine, uns so eine Nummer, das machen wir. Dass wir mal mit denen reden? Das machen wir für Weltall Erde 42. Da machen wir, holen wir uns eine 0190-Nummer. Ja. Da kriegt man nämlich tierisch viel Geld. Oh ja, da suchen wir uns eine schicke aus. Und da kriegt man so von der Bundespost eine Nummer und das Geld, was man, was eingenommen wird, das teilst du dir nämlich mit der Post. Also eigentlich will ich ja nicht, dass die Post an mir ach, noch was, mehr das, verdient, aber. Meinst du, dass wir jetzt so ja. Telefonsex machen müssen? Du zum Beispiel so. Ja, du brauchst ja nicht so. Dollar! Nee, kannst ja auch weniger oder so. Du kannst ja so für die na, Soften. Ja, gut. Ja. Aber so, da kommen dann Fotos in die Zeitung, hier so im Babelsberger Boten oder so. Ja. Kommt von dann, uns dreien? Genau, wir drei, so halb nackt, regelnd. Ja, mit einer Nylonbeutel in der Hand. Mit einem Nylonstrumpf über den Kopf. Du unvermeidliche Baseballmützchen. Klar. Nee, die kommt ab. Die ab. Ah ja, klar, soll ja Sex sein. Ja. Und dann stöhnen wir die Kassette voll und der Hörer kann anrufen und wir verdienen viel Geld. Super! Geld. Eine geile Idee. Das machen wir. Ja. Aber Johnny, um jetzt mal hier deine Hörerinnen aufzuklären und um eine Musik auch zu spielen, die dir sicher ins Herz... Jetzt ist es schwer, was? Nicht zu ist Blasmusik. Ich habe mir gedacht, für Johnny... Ja, bleibst du beim Thema, ja. Blasmusik. Danke. Wir singen ganz ernst von dir, böse. Böse auch. Ja. Jung, Gott hat 17 Jahre. Du kamest von Birne herauf. Und sagtest, ich solle mit dir gern. Was? Du kamest für alles auf. Ach, bitte gehen. Ich fragte nicht deine Stellung. Du sagtest, so war ich steh. Du hattest zu tun mit der Eisenbahn. Ja, nicht sitzt, oder? Nicht zu tun mit der See. Hey. Du sagtest, will, Johnny, kein Wort bewahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, nicht eine Stunde. Halt unterstrichen, die lügt. Ich so, Johnny, weil du stehst und grinst, Johnny. Jetzt stimmt doch. Die Pfeife aus dem Auto. wie heißt denn die lügt? Johnny. Oh. Ey, das können wir aber auch machen. Schön, wir singen zu dritt Lieder am Sonntag. Machen wir auch eine 0190-Nummer für. Ja. Ja, wir singen Hits der Weltliteratur. Wir könnten die ganze Sendung über eine 0190-Nummer machen. Bei 3 Stunden wären das, warte mal, was kostet 1,32 pro Minute oder pro halbe? Oder? Pro halbe, glaube ich immer. Also sagen wir mal, wir verdienen eine Mark pro Minute. Ja, 60 Mark, 180 Mark. Oh, volle Pulle. Naja, obwohl... Durch nee, da müssen wir schon jeden. Beziehungsweise durch 2 und die andere Hälfte für euch. war ja meine Idee. Ist klar. Bringt's nicht. Außerdem bin ich ja in der Sendung zuständig für so neue Kommunikationsformen, ne? Ja. Johnny, bei der Musik fällt mir nur ein, kriegt man da nicht manchmal Schreck, wenn man als deutscher Rocker Englisch singt, dass ich das möglicherweise genauso anhören mag, wie wenn Engländer Deutsch singen? Yes, yes, sure. Sure. Ja. Yes, yes, but we sing all in English. Ja. Naja. And well now there's a new show on Fritz by Trevor. And so, right, so you right, can right. You can learn more English. So. Right, fine, great. Ja, cool. Cool. Cool. Muss nur ein bisschen anders aussprechen, cool. Also im Deutsch sagen wir cool, im Englisch sagen wir cool. Cool. Also so ein bisschen so cool. Cool. Nee, ich spreche eher Tokotronic Englisch. Mhm. Das ist super. The idea is good, but ja, das ist genau meins. Darum, die werden mir immer sympathischer. Ja, es sind auch so Leute, die aus ihren kleinen Unzulänglichkeiten Tugenden machen, so wie du. Finde ich auch gut. Ja. Ich versuche das auch zu etablieren, fällt mir allerdings schwer, muss ich zugeben. Ja, das ist, wenn man über so einen geringen Schatz an Unzulänglichkeiten verfügt wie du, Johnny, dann ist es natürlich schwierig, daraus Tugenden zu machen. Das war übrigens schon wieder ein Songtext. Willst du nicht mal einen Song schreiben für mich? Das war gerade echt ein Songtext. Wenn man über so ein geringes Potenzial, was hast du gesagt, geringes Potenzial ja, so an Unzulänglichkeiten verfügt, wie so wie du, Johnny, das war ein so wie Song du, Johnny, Anfang. Zack, war und dann nächste Zeile, ja? Muss ich natürlich dann reimen. Auf ja, das ist schwierig. Obwohl, nee, du kannst ja die Zeilen immer mit so wie du, Johnny, aufhören lassen. Ich schreibe Prosa, du reimst es dann und machst einen tollen Song draus. Ah, muss ich ja nicht immer reimen. Stimmt, muss ich ja nicht geht reimen. Auch ohne reimen. Man kann es ja gerade aussingen. Ja. Johnny? Ja, okay, jetzt. dann danke ich dir für deine Anwesenheit. Es war toll. Du hast wieder eine große Sendung gemacht. Ich habe es noch vor mir. Vielen Dank. Wir sehen uns spätestens am Sonntag. Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für Speis und Trank, sagt man an der Stelle. Ja, da fällt mir nur ein. Ich habe letzte Woche eine Sendung gehört, wo es darum geht, um Sprüche, die man sich vielleicht verkneifen sollte. Der gerade gehörte, gehört meiner Meinung nach dazu. Wo ging ich jetzt zum Beispiel bei dem Spruch, kann man schon mal bringen, anderer Meinung bin. Den kenne ich nämlich sehr gut. Tschö mit Ö, Tschüssikowski. Und, was singt sie jetzt? Die singt jetzt auf Englisch. Ach so, hör selber aber. Ja, ja, immer noch dasselbe. Ich warte nur, bis der Song vorbei ist, weil du ziehst den dann wieder hoch und erzählst wieder Lügen über mich. Sobald ich draußen bin, dann sitze ich immer im Auto, dann muss ich mir auch noch anhören, so, ja, Johnny sitzt jetzt im Auto und wenn er jetzt einen schwankenden Mini irgendwo auf der Autobahn sieht und so, so ein Quatsch muss ich mir dann anhören und ich weiß ganz genau, was du willst. Und dann fängt er gleich an zu schwanken, oder? Ja, dann fängt er an zu schwanken und ich weiß genau, was du willst. So, liebe junge Hörer, die ihr Interesse habt an Lügen über Johnny, so in einer halben Stunde, ungefähr in einer Dreiviertelstunde wird wieder... In 10 Minuten geht's los. Nach dem Fritz-Info kommen wir zur Serie Lügen über Johnny. Die es übrigens ab Sonntag dann 14 Tage gibt. Tschüss. Ciao. Ach, ist das eklig. Jetzt ist die Musik zu Ende. Jetzt wollte ich mich gerade nochmal entspannen, die Beine hochlegen, ein bisschen die Smashing Pumpkins pfeifen lassen, aber nix. Ich sitze hier und muss richtig arbeiten, trotzdem die alle Welt feiert. Das ist ungerecht. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! So, Kinder, wollen wir heute mal volle Pulle über Sex reden? 0331 74 81 110? Da brennen die Leitungen. Tja, ist so. Die mit den Plattenspielern, das funktioniert echt nicht. Scheiße! Oh Mann, das ist ein Ärger, ey. Jetzt bin ich aber irgendwie sauer. Warum funktionieren die Plattenspieler nicht? Ist das gemein? Schweinerei. Ich hatte so eine schöne Musik hier am Anfang. Machen wir einfach noch einen Anfang. Nee, das ist auch blöde. Machen wir das? Nö, machen wir auch nicht. Wollen wir das machen? Nö, oder hier? Irgendwie ein bisschen. Also ach, es Mensch. Geht. Reicht. Also ich möchte. Machen wir ein bisschen mehr Spaß, irgendwie Quatsch. Warte, ich rufe die. Ah, ich muss mir, das Problem ist, Quatsch machen ist ja relativ also einfach. Ich muss mir bloß jetzt zwischendurch irgendwie was überlegen. Ach Mensch, hey, PJ Harvey Trailer. Fritz. Der ist so toll. Präsentiert eine Musikerin der ganz speziellen Art, PJ Harvey. PJ Harvey, live in Berlin, Mittwoch, 6. Dezember im Huxleys. Präsentiert von... So, Kinder, was machen wir jetzt? Ah, jetzt überbrücken wir erstmal die Zeit bis zu den Nachrichten, dann kommt ja der halbautomatische Anrufbeantworter. Kommt heute leider keine Zusammenfassung der letzten Sendung von DD, auf die ich mich sehr gefreut hätte, aber der arme Kollege ist krank, da kann man nichts machen. Andererseits habe ich mir gedacht, heute ist Feiertag in Brandenburg, nicht nur in Brandenburg. Das ist ein eher christlicher Feiertag und wenn man jetzt mal überlegen täte, dass zum Beispiel im Osten ja nur ungefähr 25% der Leute sich selbst als kirchliche Bunden betrachten, dann steht da noch eine Menge an Reformations-, Aufklärungs-, Christianisierungsbedarf, Aufklärungsgrade nicht, sondern Christianisierungsbedarf aus, wie kann man das besser machen als in der Art und Weise, dass man zum Beispiel ganz profane Lieder nimmt, die den Menschen im Osten, den Bier trinken in Ostland zum Beispiel, relativ vertraut sind und darauf dann christliche Texte setzt. Also, wenn es jetzt nochmal zu neuen Kreuzzügen kommen sollte, dann wären wahrscheinlich die angefahrenen Schulkinder der Oktoberclub des Vatikan und würden sich ungefähr so anhören. Ist natürlich schon ein bisschen eklige Musik, die angefahrenen Schulkinder. Aber das, glaube ich, die Art und Weise, wie Musik umgewertet wird, so wie aus alten Soldatenliedern kommunistische Hymnen werden, finde ich, können auch aus Biertrinkerliedern christliche Lieder werden. Die angefahrenen Schulkinder machen es vor, anlässlich des Reformationstages. Oh. Stimmung! Um 22.32 Uhr gefährdet. Das AEG-Unternehmen hat den Verkauf des Bereiches Industrieautomatisierung und Energieverteilung angekündigt. Betroffen sind rund 20.000 Beschäftigte. Bestätigt, IG Metall-Vorsitzender Zwickel ist von den Delegierten des 18. Gewerkschaftstages mit großer Mehrheit erneut zum Chef der größten Einzelgewerkschaft gewählt worden. Verurteilt. Ein nigerianisches Militärgericht hat gegen drei Regierungsgegner wegen angeblichen Mordes die Todesstrafe verhängt. Unter ihnen befindet sich der international renommierte Dichter und Träger des alternativen Nobelpreises Ken Saro Wiwa. Beworben. Der ehemalige niederländische Ministerpräsident Lubbers hat seine Kandidatur um das Amt des NATO-Generalsekretärs in Brüssel eingereicht. Sport. In der Rückrunde des UEFA-Pokals gab es am Abend folgende Ergebnisse. Dynamo Minsk, Werder Bremen 2:1 und Bayern München, Raith Rovers ebenfalls 2:1. Wetter. Nachts zeitweise Regen um 6 Grad, morgen stark bewölkt, Schauer um 9 Grad. Verkehr. Brandenburg B166 Schwedt. Zwischen der Stadt und dem Grenzübergang nach Polen kommt es wegen Brückenbauarbeiten zu längeren Wartezeiten. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Und B198 Prenzlau Richtung Neubrandenburg. Zwischen Prenzlau und Dedelo ist die Bundesstraße für Lkw gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Und Achtung, in Cottbus und Umgebung gibt es Nebel mit Sichtweiten von teilweise unter 50 Metern. Fritz präsentiert Maruschas Rave Satellite Geburtstagsparty. Hi Fox da draußen, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr die 5 Jahre Rave Satellite Party nicht verpassen würdet. Am 17. November in Huxleys Neuer Welt, Start 22 Uhr, dabei die DJs, meine besten Freunde, Sylvie Marx, Tom Nuvi, Tyler 2XL, Dave Davis, Ravers Nature Life und Marusha. Don't miss it. Rave Satellite, die Party, Freitag, 17. November im Huxleys Berlin. Rave Satellite, die Sendung, jeden Samstag um 20 Uhr auf Fritz. Check it out. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Reicht euch die Hände? Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände? Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Nach diesem wunderbaren Rave-Satellite-Trailer, hier ist immer noch der Sprechfunk, komme ich nicht umhin, eine tolle Musik zu spielen. Richtig berühmt ist man ja erst, wenn man voll verarscht wird. Maruscha ist, glaube ich, richtig berühmt. 1, 2, 3, 3 und 4, ich sing die Maruscha. Miss Fatusha mit Where Are My Hi-Hats? Keep So, das war, es erschien auf so einer netten CD-Tafelmusik-Kassette. Da sind lauter seltsame, völlig undurchsichtige Musiken drauf. Wie die zum Beispiel eben. Jetzt hören wir uns aber schnell erstmal den halbautomatischen Anrufbeantworter von der letzten Sendung an. Gerahmt wird er? Ach so, nee. Der wird ja nicht gerahmt. Hinterher kommt Tokotronic. Ich bin ganz schön bedient. Weil die spielen, glaube ich, nächsten Freitag am 10. spielen die hier im Waschhaus. Sollte man unbedingt hinnehmen. Ich kann ja leider nicht. Ich muss arbeiten. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Ja! Deutsche folgen immer wie Hammel und sie folgen stets dem Esel. Deswegen habe ich jetzt auch angerufen, weil Kutter hat gesagt, keiner ruft halbautomatischen Anrufbeantworter. Herr Kuttner, ein Spruch, der abnervt. Münchner dürfen das. Ein Spruch, der geil ist. Amputieren. Hey, alter Schwede. Voll kultig, ey. Ja, was du hast, Affen geil, ist ja wohl ein abgefahrener Spruch, der schon völlig uncool ist. Und... Hör zu, das war zwar nett, was du gemacht hast, aber nett ist langweilig. Ist ein geiler Spruch. Los geht's. Aber ist echt ein Dämlichkeitsspruch, ne? Frau am Steuer, das wird teuer. Hallo Kuttner, ich wollte bloß einen total bescheuerten Spruch sagen. Ich hab dich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich find so richtig schön scheiße die Sprüche. Auf keinsten, auf jeden und besonders auf sicherst. Hi Kuttner, hier ist Christina. Und was ich total geil finde, wenn man jetzt sagt, ist zum Beispiel so lateinische Dinger wie in dubio pro reo oder carpe diem. Was ich aber total bescheuert und out finde, ist, wenn irgendwelche drei Streifenleute ankommen und zu mir sagen, ey, Alter und Kunde, was soll denn das hier und so ein Scheiß und ist ja geil, finde ich also total abartig. Ja, also ich sage immer ganz gerne, nicht so schlimm wie eine Kneipe ohne Bier. Das ist der Kuttner. Schade eigentlich, aber muss ja. Ja, hallo, ich habe mal ein paar Sprüche, die ein bisschen nicht mehr ganz auf Platte sind. Also das absolut Allerschlimmste ist, denke ich, aus und korrekt. Und dann gibt es ein paar ganz bekloppte Vorsilben, also zum Beispiel voll oder mega, mega geil oder voll geil oder voll cool. Und dann habe ich noch zwei absolut blöde Sprüche, und zwar alles Logolette und alles Klärchen. Kennst du ihn, kennst du alle. Ja, Löchen, hier ist Jens. Ich wollte nur mal Bescheid sagen. Also Supi ist echt feist Bruster. Ein Bruster ist eine Eigenkreation von mir. Ein Bruster bedeutet so viel wie Scheiße und egal. Und es ist echt... Spruch. Zwei Wochen war der Frosch krank, jetzt rauft er wieder, Gott sei Dank. Also was ein total geiler Ausdruck ist, ist einfach nur Tuck. Und was total daneben ist, ist, lass uns auf die Kacke hauen. Die nächstfolgenden Sprüche sind total ungeil. Alles Banane, fick dich doch ins Knie, na dann halt die Ohren steif. Ich ruf dich an. Und weg. Ja, Kunde, ich hab nur einen super Spruch. Kann man überall sein. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich wollte nur sagen, dass mein Lieblingsspruch ist, ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich wollte nur sagen, dass mein Spruch ist, ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Ich wollte nur sagen, dass mein Spruch ist, ja, hallo. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Hallo Kuttner, dein Anrufbeantworter hat ja wirklich eine unheimlich erotische Stimme. Warum werden hier immer ringsrum wird rumgelobt, Johnny wird verteidigt, der halbautomatische Anrufbeantworter wird, dem wird angeblich eine erotische Stimme bescheinigt. Ich bin frustriert, lass uns lieber über Sex reden. Das ist jetzt Johnny Tokotronic. Stehen. Mama, zieh die Hotpants an. In meinem Büro, da habe ich's schwer. Die Mädchen laufen nur in heißen Höschen umher. Dann wuppert mein Herz und wird wieder jung und schwelgt doch mal in der Erinnerung. Nun hab ich mir was ausgedacht und meiner Emma was Modernes mitgebracht. Mama, zieh die Hotpants an. Mama, zieh die Hotpants an. Papa will mal sehen, wie dir heiße Höschen stehen. Mama, zieh die Hotpants an. Wenn abends bei uns das Fernsehen nichts bringt, dann denke ich, es muss ja auch die Zeit unbedingt. Dann geh ich ins Bett und sag meiner Frau, komm Emma, heut machst du mal eine Schau. Die Höschen her und nimm sie rein, vielleicht fällt Papa dann noch mal was Schönes ein. Mama, zieh die Hotpants an. Mama, zieh die Hotpants an. Papa will mal sehen, wie dir heiße Höschen stehen. Mama, zieh die Hotpants an. Mama, zieh die Hotpants an. Mama, zieh die Hotpants an. Papa will mal sehen, wie dir heiße Höschen stehen. Mama, zieh die Hotpants an. Mama, zieh die Hotpants an. Mama, zieh die Hotpants an. Papa will mal sehen, wie dir heiße Höschen stehen. Mama, zieh die Hotpants an. Mama, zieh die Hotpants an. Ich weiß, es ist eine lauwarme Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, die Platte gehört mir selbst ja nicht. Die habe ich mir nur geborgt, und zwar von einer Frau. Kinder, der Ansturm ist ja gewaltig. Tach, du willst über Sex reden? Jo. Wer bist denn du? Ich bin der Steffen. Warum willst du über Sex reden? Ja, weiß nicht. Also ich bin eigentlich Neueinsteiger bei Fritz. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass Fritz der super Radiosender ist. Und da wollte ich einfach mal mit dir über Sex reden. Ich habe jetzt Fritz eingeschaltet und höre gerade Kuttner und... Ja, wollte mit dir halt... Toll, der Kuttner, der ist ja toll, oh. Stefan? Jo. Ich glaube, ich will ja nicht über Sex reden. Gut, finde ich auch gut. Ja? Jo. Schmeiß ich dich gleich erstmal wieder raus? Bist du da gleich traurig? Naja, ist ja? Eigentlich ja. Kannst du ja dann nochmal anrufen, wenn du weißt, worüber geredet wird. Okay. Ja? Gut. Tschüss. Ich sage, kann ja nochmal die Telefonnummer durchsagen. 74 81 110 in Potsdam. Für Leute, die nicht über Sex reden wollen. Willst du über Sex reden? Hallo? Ja? Ja? Ja, hallo. Ja, also. Du würdest über Sex reden wollen? Nicht unbedingt, aber. Ich wollte sagen, über Sex kann man nämlich nur in Englisch reden. Ja, okay. Und dann. Kein Problem für mich, wenn ich weiß. Haha, dann wird es aber Pigeon-Sex. Ja? Ungeschickt fummeln 15-Jährige aneinander rum. Was soll denn das für eine Sendung werden? Ja, das ist wirklich dann nicht so gut. Aber weil ich eigentlich... Würde peinlich werden. Weil ich eigentlich fragen wollte, Tommy Walsh, bei dem habe ich mich mal angerufen und der hat mit mir so einen kleinen Test gemacht und meinte, dass ich den mal mit... Wir müssen jetzt ja nicht mal den Test nochmal wiederholen. Könntest du mal sagen, zu welchem Resultat... Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, welchem Resultat Tommy Walsh gelangt ist. Also, nee, der hat mit mir den Test gemacht. Ja. Ich habe 6 von 7 Punkten gekriegt. Und, was war das für ein Test? Das war ein Test über Verhütungsmittel. Gut, toll, gratuliere, beneide dich. Ich meine, mich würde mal interessieren, ob der allwissende Moderator Jürgen Kuttner auch darüber so gut Bescheid weiß. Also pass mal auf, ich lasse mich jetzt nicht über doppelte Umwege von Tommy Wosch geprüften Leuten selber wieder prüfen. Na okay, stimmt eigentlich auch. Zack, raus. Ich habe Widerrede erwartet, kam ja keine. Tag, wer bist denn du da? Hi, hier ist der Micha. Micha. Du. Schön. Ich bin voll entwaffnet. Micha. Micha. Ja. Ich will ja nicht über Sex reden. Nee, ich auch nicht. Du auch nicht? Trifft dich gut. Ey, der trifft dich prima. Worüber würdest du reden wollen? Na, zum Beispiel über den heutigen Tag. Nee, weiter. Jetzt raten wir mal das Thema. Jetzt ja, Thema wird dir raten. Das ist prima. Informationstag. Will ich auch nicht reden. Habe ich vorhin die angefahrenen Schulkinder gespielt? Aber nee, ich wollte bloß mal sagen, für was ich diesen Tag genutzt habe. Micha? Hm? Ja, aber das interessiert mich jetzt gar nicht. Schade. Ist gemein, wa? Ich meine, ich habe ja immer oft ein weites Herz für die Probleme der jungen Menschen. trotzdem du so jung ja nicht mehr bist. Ah, das hört an meiner Stimme. Ja. Oh, die ist aber voll verbraucht. Du hast viel reden müssen in deinem langen Leben, oder? Ja, natürlich. Ja, und dann auch noch ruiniert mit scharfen, beißenden Getränken. Mit wahrscheinlich Qualm. Mehr und, Qualm. Und ja. Lauter so Zeug. Wie alt bist denn du jetzt? 32. Oh, die Stimme hört sich aber an wie die eines 48-Jährigen. Oh, Ei, du solltest... Als Kompliment. Kurt, ehrlich? Ja. Wieso hältst du das für strebenswert, 48 Jahre zu sein und zu werden? Von den Jahren an Erfahrung her, auf jeden Fall. Was findest du besser? Was findest du besser, 48 sein oder 48 werden? 48 sein im Moment. Im Moment? Jetzt mal kurz 48 sein? Ja. Und dann? Wie werden dann? Dann wüsstest du ja ganz viel. Würde ich mit Sicherheit auf einiges gelassener reagieren. Worauf reagierst du jetzt so ungelassen? Ich nehme an, Frauen, da wirst du völlig ungehalten und ganz unruhig. Nee. Und denkst, mit 48 ist das Kapitel erledigt, da kann man sich zurücklehnen, da hat man einen treuen deutschen Schäferhund an seiner Seite und macht am Wochenende Tierparkspaziergänge. Nee, nicht dergleichen. Nicht? Nee, einfach, halt eine Gelassenheit irgendwie mal zu kriegen, sich nicht mehr so von den Kompliziertheiten, Ja, meine ich ja. Scheiße irgendwie beeinflussen. Wo ist denn deine tägliche Scheiße besonders kompliziert? Mann, so ein ganz so unreflektiertes Verhältnis zu sich sollte man denn doch nicht haben. Ja, ich denke, dass in erster Linie die Kommunikation schwieriger geworden ist. Ja. Weil man, Aber da sind wir doch jetzt eine rührende, tolle, beispielgebende Ausnahme. Ja, natürlich, klar. Ja? Ich bin immer noch wahrscheinlich drauf, dass... Ist doch super, wie wir uns unterhalten können, hä? Ja. Du kommst ja kaum zu Wort, ich rede immer dazwischen. Aber das ist doch eigentlich das Modell einer wirklich intensiven Kommunikation. Ja, klar. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja. Eins ins andere, wie zwei Stricknadeln. Ein Gesprächsfaden und zack, zack, zwei links, zwei rechts einfallen lassen. Wollen wir mal hoffen, dass wir nicht diese nicht fallen lassen werden? Nee. Sprachlos. Ich wurde offensichtlich fallen gelassen. Wollte ich jetzt zu einem Beispiel einer unentfremdeten Kommunikation hier an der Stelle liefern, ist mir leider missraten. Gut, dann kommen wir jetzt dazu, mein Thema zu raten. Ich antworte nur mit Ja und Nein. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Gut noch? Ja, wer bist denn du? Wahnsinn, ich bin Samuel. Samuel? Ja. Samuel, du hast jetzt die Gelegenheit, das Thema der heutigen Sendung zu erraten. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich wollte eigentlich über Reformationstag reden und da wolltest du ja nicht drüber reden. Ey, das ist doch aber ein weiter Weg jetzt von Sex zu Reformationstag. Hab ich nicht mitbekommen, ich guck gerade Fernseher, ORB. Du guckst gerade ORB? Ja, Kreuzenquer. Ist das eine Schweinerei? Bleib mal dran, ich mach mir mal auch den Fernseher an. Kannst du dranbleiben? Kannst du ein bisschen reden? Ja. Vielleicht über Luther und den Reformationstag? Nee, Luther war ein Antisemit. Worüber wolltest du jetzt reden? Dass Luther ein totaler Antisemit war. Ja, total ist vielleicht ein bisschen heavy, wa? Ja, aber ja. Schon ziemlich, ne? Mhm. Und da müssen wir mal dran denken heute, ne? Mach mal den Fernseher lauter. Was ist denn da gerade im ORB? Bitte? Was ist denn da gerade im Fernsehen? Wo Schlommer irgendwas. Worüber? Pfarrer, der irgendwie... Schorlemmer? Also ich komme aus dem Süden eigentlich. Ja, na, das ist doch nicht ehrenrührig. Gerade im Studio. Das muss man doch nicht mit eigentlich entschuldigen. Ist ein bisschen problematisch, weil ich höre dich über das Radio, über einen Telefonhörer oder über einen... Was ganz anderes. Und dann siehst du mal Schorlemmer dazu. Ja. Ja, ich da sollte mal versuchen, lippensynchron zu sprechen. Was sagt denn gerade? Nee. Wenn du da den Ton wegmachst, dann hast du eine tolle Kombination. Ja. Ja? Einen reformatorischen Pfarrer. Quatsch, was soll ich ausmachen? Und, warten. Ach man, nee, du lenkst mich doch völlig ab. Ihr sollt doch jetzt mein Thema raten. Ja, ich weiß dein Thema nicht. Ich hab naja, deswegen, ja, ist ja klar. Ich ihn mal um 10, aber du kennst doch so diese Spiele, wo man immer Ja, Nein sagen darf. Okay, du kannst ja, jetzt nein. fragen, ob mein Thema aus dem Pflanzenreich kommt. Nee, du musst es doch fragen, ich muss doch Nee sagen. Oh. Nee. Du, ich kann gespannt drauf warten, was dein Thema ist. Ich wollte eigentlich einfach zum Reformationstag sagen. Nee. Nicht? Okay. Nee, kein Wort über den Reformationstag. Ja, nicht böse, okay. Ja? Sonst, pass mal auf, wenn man damit anfängt, dann käme man ja dahin, dass so eine Sendung dann immer der Tagesaktualität verpflichtet würde. Ja? Ja, ist ein freundliches Angebot von dir. Ja, tschüss. Tschüss. So, Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ach, wieder ein unentschiedener junger Mensch. Tag, und du? Hallo? Hallo, hier ist der Roger. Tag, Roger. Alles Roger? Oh Gott, einer der Sprüche, die eigentlich in die vorige Sendung gehören. Ich ja, wollte dir jetzt... so ein Spruch hier, wie man nicht hören will. Anbieten, mein Thema zu erraten. Kartoffelchips. Falsch. Dillkäse? Ey, man muss sich doch irgendwie rantasten. Ach so, jeder ist irgendwann mal 15 Minuten Star. Auch nicht mein Thema. Ach, scheiße. Oh Mann, Roger. Du musst ganz vom Allgemeinen dann hin zum Besonderen. Thema. Dein Thema. Körpergröße. Ich sag mal, erscheine, pass mal auf, wenn man das Radio anmacht, erscheine ich als so eine Mischung, also eine Kreuzung aus Dillkäse und Körpergrößen? Nee. Und 15 Minuten berühmt? Ach, du bist ein bisschen länger berühmt. Nee, das war falsch, ja, ist richtig. Ich fand es nett, dass du gesagt hast, ein bisschen länger, den Nachsatz hättest du dir sparen können. Nee. Ach Mann, keiner rät mein Thema. Da bin ich aber traurig. Ey, das wirft wieder bezeichnet Licht auf die Hörerschaft. Ja, Mensch, du bist sonst immer vor. Hm? Du machst es sonst immer so einfach, sonst bist du mal vor. Ja, ja, genau. Ich denke, man kann es dem Hörer dann immer so einfach machen. Ihr habt doch heute einen schönen Feiertag gehabt. Die Moment, ich komme aus Berlin. Naja, aber vibrationsmäßig würde Johnny jetzt sagen, vibrationsmäßig schlägt ja, es doch wahrscheinlich... Ach so, Vibrator. Nee. Ach so, Batterien. Auch nicht Batterien. Aber ist schon relativ fast nah dran. Ach so. Doch Sex. Nee, eben nicht. Bist du auch so sexhungrig, dass du, wenn du das Radio anmachst, dass du möchtest, dass die immer nur über Sex reden? Nee. Und wenn du den Fernseher anmachst, dass sie immer nur Sex darstellen, statt Gewalt? Ich kotze mich an, wenn ich den Fernseher anmache und sie Sex oder Gewalt. Warum? Da bist du so frustriert. Da denkst du, der Fernseher wieder einen freudlosen Alltag zu illuminieren. Ich gucke so mehr die Zeit, so Disney Club oder Captain Blaubeer. Ach, ja. Das entspricht stärker deiner Gemütslage als Sexfilme? Weißt du, Moment, ich muss jetzt mal das Radio ausmachen. Ich höre dich nur über das Radio. Moment. Ey, mach nicht das Radio aus, dann hat Fritz doch quasi jedenfalls formell einen Hörer weniger. Ach so, Moment, ich mach mal das Radio an. Mach, super. Ja, ach Gott. Ich jetzt sofort über die Boxen erzählen, weißt du, was ich gesagt? Toll, Disney Club und Captain Blaubeer stärker deiner Gemütsstimmung und Lage entsprechen als vielleicht Sexfilme. Also Captain Blaubeer auf jeden Fall. Captain Blaubeer auf jeden Fall. Ja. Stärker als Graf Porno. Auf jeden Fall, ja. Ja. Gut. Nun sag ich. Vielleicht sollte ich mal mein Thema verraten. Ja, mach mal. Das können wir kurz unterhalten. Ja? Ja. Also das geht bloß, weil ich bin wieder voll im Privatisieren gewissermaßen. Das geht, mir fällt auf, wenn ich durch meine Wohnung gehe, dass ich zum Beispiel alle 2 Meter ungefähr lang hinschlage und mir den Kopf blutig haue. Du, ich hab seit einem Vierteljahr halt bei mir im Korridor im Fernseher zu stehen. Und ich schlag mir mindestens einmal am Tag, wenn ich da mit dem Knie gehen. Aber ach, ich hab den zur Verwertung zu bringen. Und ich werde die wahrscheinlich noch ein ganzes Jahr bei mir im Korridor zu stehen haben. Wie bringt man denn? Weil ich so faul bin, ihn wegzubringen. Fernsehgeräte zur Verwertung. Ja, na, ich meine, ich stelle die doch nicht einfach runter auf den Hof oder so. Man bringt die doch zum Recyclinghof. Ich bin ein ordentlicher. Da nehmen die Fernseher an? Ja, kostet ungefähr 20, 25 Mark. Zu Umwandlungszeiten war es noch umsonst, aber jetzt kostet es so was. Das ist aber eigentlich eine Schweinerei, wa? Dass man sich staatsbürgerlich im Sinne unserer Welt verhält und dann dafür 20 Mark bezahlen muss. Ja, ist richtig. Wenn man sich wirklich umweltmäßig verhält, muss man dafür bezahlen. Dass ein Anstand teuer kommt. Ja. So das ist nicht richtig. Aber es ist wieder die andere Sache, man ist zu bequem, sich das bequem zu machen. Man rennt lieber gegen Sachen, jeden zu beheben. Genau, und darum geht's nämlich um, also jetzt Fernseher nicht unmittelbar, aber eher um extrem unnütze, unpraktische, platzraubende Gegenstände, die man so hat. Für Haufe in der Wohnung. Ja, das fällt mir auch auf. Man ist umstellt, eingezingelt, eingekesselt, lebt in einer Wagenburg aus Sachen, die überflüssig, unnütz, unpraktisch, platzraubend sind. Und wenn es der Dillkäse ist. Und wenn es der Dillkäse ist. Genau. Zum Beispiel ein alter Fernseher im Flur ist natürlich auch extrem unpraktischer Gegenstand. Ja, ja. Ja. Hast du denn noch mehrere so? Also so Sachen, wo du, sagen wir mal, vielleicht auch volle Pulle Geld aus dem Fenster rausgeschmissen hast für eine Sache, wo dich nur, sagen wir mal, irgendein bösartiger Verkäufer überzeugt hat, dir die zuzulegen und dann hast du festgestellt, das bringt es ja überhaupt ja nicht? Ja, doch, man lässt sich ziemlich oft über Nuckel ziehen. So, ja? Das merkt man aber nach einer gewissen Zeit erst. So, da hat man schon ziemlich viele Sachen, ja, wo man der Meinung ist, man hat schon ziemlich, ja, viel Geld in Sand gesetzt. So passiert eben immer wieder. Man kann man auch noch so viel vergleichen und noch so vorsichtig sein. Ich versuche heute nämlich eine Top 40 Hitparade der schwachsinnigsten Gegenstände, unpraktischsten Gegenstände zu erstellen. Ich habe zurzeit so ein bei mir im Wohnzimmer rumzuliegen, so ein Punchball, so, wo man, den man oben an der Decke ranmacht und unten am Fußboden und wo man immer mit der Faust gegenschlägt. Ein Punchingball? Ja, der liegt bei mir zurzeit im Wohnzimmer. Ich habe eine Zweiraumwohnung. Jeder Punkt, wo ich ein Fest machen würde, würde ich mir entweder den Fuß aufschlagen oder mit dem Kopf gegenrennen. Ich weiß nicht wohin damit, aber ich hab'n. Hast du den gekauft? Ja. War der wenigstens schön teuer? Der war schön teuer. Oh, wie teuer war denn der? Das sag ich nicht. Doch, sag mal. Mach ich nicht. Kannst du von der Steuer absetzen? Nee, guck mal, bin nicht in der Lage, sowas abzusetzen. Aber ich hab so einen Teil. Ach so, aber dass man das vielleicht mal auch, dass sich die Voyeure, die jetzt vom Radio sitzen, daran ergötzen können, dass jemand sich einen Punchingball für 398 Mark ein Schnäppchenangebot kauft und den. So teuer war es nicht, aber in die Klasse hier. Man geht irgendwo 298? Hin. Gott, nein, ja. 249? Oh Gott, oh Gott. Nee, aber man ist so ein Typ. Man sieht irgendwas, man muss es haben, man kann es aber nicht gebrauchen. Ich sag jetzt 249. 249. Habe ich mir jetzt so viel geschrieben. Ein Punching Ball für 249 Mark, der nirgendwo aufzuhängen ist und sinnlos in der Wohnung rumliegt. Ja. Ein Paradebeispiel für einen unnützen Gegenstand. Wie bist du denn zu dem gekommen? Ja. Du bist durch die Sportabteilung geschlendert? Nee, so schlimm war es nicht. Also eigentlich liegt er jetzt bei uns in der Wohnung, weil mein Mädel macht Karate und das sollte eigentlich mir eigentlich bloß so ein Objekt sein, damit ich mit ihr nicht immer üben muss. Aber echt, um sie abzulenken, dass ihre harten Handkantenschläge nicht immer treffen müssen? Also so ungefähr. Toll! Ja, weil nun liegt das Teil da bei uns in der Ecke und am Ende werde ich wahrscheinlich doch derjenige sein, der jetzt immer Tippen halten muss. Ach Gott, ist das tragisch. Ja. Ei. Vielleicht solltest du dich an die Stelle des Punching Balls legen und sagen wir mal den jetzt da installieren, wo du im Moment bist. Nee, ja, in die Höhe kann ich einfach nicht bringen. Ich sitze jetzt so ziemlich tief und mein Mädel fliegt ein bisschen höher, also ich würde dann immer daneben schlagen. Na, sei doch froh. Ja. Das muss doch aber dein eigentliches Interesse sein, dass sie daneben schlägt. Ob jetzt ein Punching Ball oder überhaupt völlig daneben ist, doch, darf dir doch egal sein. Nee, da wird's ja nicht besser, wenn sie daneben schlägt. Wie geht's dir denn nach so einer Übungsstunde deines Mädchens? Na, eigentlich zurzeit ist es noch nicht so weit, dass er gefährlich ist. Ach. Da kann ich drüber lachen. Ja? Ja, aber wenn es dann wirklich mal. Sie ist dann in so einem Frauenfitness und die Frauen sind miteinander ziemlich aggressiv und da ist man als Mann eigentlich derjenige, der irgendwann halt ziemlich blöder dasteht. Man kann sich wahrscheinlich nie so vorstellen, wie brutal Frauen werden können. Und wenn es dann wirklich mal richtig kracht, dann knallt es. Habe ich schon eine Vorstellung von. Ja? Aber noch demonstriert sie das mit drei übereinander gestapelten Balsenkeksen, die sie mit einem lauten Schrei und einem Handkantenschlag durchschlägt. Ja, also soweit ist er jetzt erst. Ja, so ungefähr. Das ist gut. Insofern sind bei dir die Ohren noch drin. Ja, ja. Und die Nase ist auch noch akzeptabel. Ja. Wie oft übt ihr denn Bede denn? Also sie geht ja in ihr Fitnesscenter? Nee, das ist das Schlimme. Sie geht immer in ihr Fitnesscenter, kommt immer so Donnerstagabends um 10 Uhr nach Hause, ich lieg im Bett und... Ach, dann denkt sie jetzt mal noch... ...und sie mir immer ihre neuen Sachen vorführen. Ach, nochmal, ja? Ja, Ulf, komm raus, noch ein halbes Stündchen Karate. Und die kommt dann an, los, komm mal und ich zeig mal und hier und heute und dann A und U und so. Ach. Rauschen, sei nicht sauer, nicht diskriminierend oder sonst was. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, was du heute lernst, mach es mal. Ja. Das war eigentlich schon wieder dieser Mannstyp, der eigentlich die Frau nicht ernst nimmt. Bloß halt abends um 10 Uhr irgendwann ist man schon geschlafen hat und nicht mehr aufnahmebereit ist dafür, was die Frau heute gelernt hat. Ja. Dann ist man schon wieder der Typ, der Meinung ist, dass du Weibchen, du gehst am rumhacken und so, hast du fein gemacht und mach mal Baba jetzt, ich schlafe ja auch. Ja. Dann ist das schon wieder blöde, weil man abends um 10 Uhr nicht bereitwillig hinstellt und irgendwelche Griffe entnehmen. Und gleich auch der Vorwurf, ihr Männer denkt doch immer nur an das eine, wenn du da im Bett liegst, ne, oder? Ja, ja, genau. Oh Mann, das ist ja bitter. Aber hängst du jetzt sehr an deiner Freundin? Oder könntest du dir vielleicht durch... Ich bin mit ihr schon 7 Jahre zusammen, also ist schon eine ziemlich feste Beziehung. Ansonsten wäre auch eine Überlegung wert, vielleicht so zum Wettangeln zu gehen am Wochenende, um da eine neue zu finden. Ich bin ein ziemlich aggressiver Angler, setze mich ziemlich gerne irgendwie sonntags an See und angel aggressiv 8 Stunden ohne ein Wort zu sagen oder so. Weißt du, so ja. die Angel rinwerfen und nicht den Mund aufmachen. Also der aggressive Angler, der sich durch nichts ablenken lässt. Aber da fängt die dann schon wieder an und sucht sich irgendwelche Kastanien, wo sie meine Pose mittreffen kann und so. Weißt du, das ist dann so die andere Sache. Also, das kann man hier auch nicht machen. Ach so, die kommt immer mit, sodass du beim Angeln ja nicht nette, maulfaule Frauen kennenlernen kannst. Ja, deswegen gehe ich gar nicht angeln. Letztes Mal angeln war ich vor 2 Jahren, weil man mit ihr nicht angeln gehen kann. Also man, wie kriegst du denn mal Hummeln? Sie muss dann irgendwelche witzigen Sachen machen, wie Kastanienmännchen basteln oder irgend sowas. Naja, das ist ja noch ein relativ harmloser Sport, wenn ich jetzt nochmal an Karate denke. Aber die Überlegung, dass du vielleicht mal am Wochenende heimlich angeln gehst, einfach auch um mal rauszukommen, um deine Aggressivität stumpf zu lassen und möglicherweise eine gleiche Sinte zu treffen? Nee, so schlimm ist es nicht. Na gut. Das ist schon ziemlich okay. Ist die jetzt gerade deine Freundin, ist die jetzt gerade beim Karate? Nee, die habe ich heute weggeschickt, weil ich heute mit Kumpels zusammen ein bisschen weg war und die kommt, theoretisch hat sie gesagt, sie ist um 23 Uhr zu Hause, das ist aber schon... Ist schon volle 5 Minuten drüber, die steht doch unten im Hausflur und knutscht mit dem Karatelehrer, oder? Naja, weiß ich nicht, vielleicht kriegt sie Rösche, wenn sie nach Hause kommt. Meinst du, dass sie dann doch mal eine halbe Stunde üben will? Ey, das wäre aber toll, dann ruf aber schnell noch mal an hier. Wenn sie merkt, ich bin noch nicht im Bett und sie kommt nach Hause, dann ist sie sowieso wieder geschoppt. Ach, du bist jetzt noch ja nicht im Bett, du bist noch voll angezogen, hast noch nicht dein Pyjama an, noch nicht Hände waschen und Zähne geputzt? Ich hab mir noch nicht mal die Zähne geputzt. Oh Mann, ey, das gibt, Aber ich esse dann gleich einen Pfeffi und dann hat sie das eigentlich nicht. Ach, ein Pfeffi ist ja wie Zähne geputzt. Ja. Wenn sie das nicht merkt, dann habe ich eigentlich immer einen ruhigen Abend. Ja, ey, aber Hände waschen vorher noch, das merken Frauen immer. Wenn du jetzt dann klebst, so, das merkt die. Du wirst ja wahrscheinlich... Meine riecht mehr an den Füßen. Daran merkt sie dann immer. An deinen Füßen? Mhm. Und wenn sie merkt, das riecht nicht nach frischer Seife? Ja. Dann sind gleich der dritte fertig. Zack, gleich. Paff. Und wenn ich frage, warum, dann werde ich noch einen. Die scheint aber aber die hat euer Leben, hat sie schon im Griff, oder? Ja, klar. So, mit so Sachen, so Hausarbeit und so eine Sachen, das klappt alles. Ja, ja. Wenn ich Urlaub gehabt, muss ich gleich Wäsche waschen, abwaschen und heizen. Oh toll. Hm. Das ist doch aber eine überschaubare Beziehung eigentlich. Also die funktioniert doch dann grundsätzlich, oder? Ja, das ist vorhersehbar. Man weiß gleich, was man falsch macht. Ja, also deine Freundin ist gewissermaßen in der Weltpolitik zwar aggressiv, aber berechenbar. Ja, berechenbar. Ja, gewalttätig, aber berechenbar. Man kann auch aussehen, dass man keine Brüche kriegt. Ja, also sie ist nicht so eine Art Saddam Hussein-Modell unberechenbar. Nee. Sondern berechenbar. Nee, sie gibt einem schon eine Chance, dass man eigentlich überleben kann. Ja. Mhm. Und wenn man sich dem fügt, dann läuft die Kiste so. Gut. Ach, schade, dass sie jetzt noch nicht da ist. Ja, ich meine, ich guck schlägt mal, die manchmal guck vielleicht durch? Also ich habe ja die Tür im Blick und wir haben so ein Oberlicht, weißt du? Ja, wenn die jetzt kommt, dann... Wenn im Flur, also wenn im Haus so Licht angeht. Dann musst du aber ab in die Falle. Ja, nee, heute habe ich keine Ausrede. Der Kuttner ist am Telefon und da wird dann schon ein bisschen ruhiger, dann würde vielleicht noch rankommen, aber... Ach so, meinst du? Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen ziehen würde, dass ich dann auch eine reelle Chance hätte, morgen ohne blaue Flecken auf Arbeit zu gehen. Ah ja, aber vielleicht, warum würde sie rankommen? Vielleicht nur, um jetzt so eine Art Telefonkarate zu machen? Nee, sie hat ein Autoradio. Sie wird wahrscheinlich schon kichern irgendwo im Auto sitzen. Mit dem Karatelehrer aber vielleicht. Ach, glaube ich nicht. Nein. Sie hasst eigentlich ihren Karatelehrer, weil der Karatelehrer, der verlangt immer so viel von ihr. Sie ist eigentlich die nicht hart genug zutritt. Ja. du kannst noch ein bisschen mehr, die Männer fliegen nicht genug, wenn die zutritt. Kennst du den Karatelehrer? Hast du den schon mal erlebt, bei der so eine von welcher... Aus welchem Holz der geschnitzt ist? Ist halt ein Frauenfitness. Was so komisch ist ein Frauenfitness und der Trainer ist ein Mann. Ja, das finde ich aber auch sehr bedenklich. Und wenn man dann so hört, dass er sich darüber beschwert, dass die Frauen nicht fest genug zutreten, dann könnte man ja gleich doch wieder noch an was anderes denken. Ja. Macht sie denn den Eindruck, außer abgesehen davon, dass sie die schlägt, dass sie wirklich Karate macht? Kann die so richtig, also sieht ein bisschen echt aus und kann die vielleicht durch so ein paar Karate-Worte und Bezeichnungen? Ja, sie hat da so ein Kata-Buch, wo sie mal lernt, aber sie wandelt immer ziemlich komisch über den Flur und muffelt dann irgendwas. Das hört sich so an, als wenn ich auf dem Klo sitze. Wenn sie dann halt ihren Schritt macht und dann halt ihr Ki-Ai so schreit oder so. Ah, das soll aber karatisch sein. Das soll karatisch sein, ja. Und aber dich überzeugt das? Ach, völlig. Ich gehe gleich. Wenn sie ihre Schritte macht, dann frage ich gleich, ist schon abgewaschen, hast du noch irgendwelche Wäschestücke, die für morgen fertig sein müssen, zu Bett gezogen, soll ich heizen, soll ich Müller immer runterbringen, damit ich bloß nicht mit ihr in Kontakt komme. Ja. Na gut, dann brauchst du auch nicht die Hände waschen, wenn du heute im Jahr nicht mehr mit ihr in Kontakt kommst. Ja. Dann danke ich dir für deinen Anruf und würde dir dann vielleicht doch raten, ich meine, jetzt ist die Ausrede dann für dich vorbei, doch schnell in die Falle zu springen. Ja, ehe es Eier gibt. Ja. Okay, danke ich dir und kannst du ja vielleicht, wenn sie kommt, musst du dich ja wahrscheinlich schlafend stellen, aber du könntest sie ja morgen früh dann von mir grüßen. Bist du morgen früh nochmal so im Zusammenspann da irgendwie so da drinnen? Nee. Weil wir fahren immer so um 6:30 fahren wir aus dem Haus, dann gibt's dann vielleicht noch so eine Entschuldigung. Manchmal ist ja so, ach so, nee. So zwischen 6:30 ist nochmal so ein nee. Großes, jetzt kommst du. Soll ich sie dir? Ach Gott, oh, ja, aber ganz da. Vorsichtig. Sie kommt drin, sie hat alle gehört. Hier ist sie. Hi. Hallo. Was? So ein zartes Stimmchen. Für so eine gewalttätige junge Frau. Wie heißt denn du? Sabine. Tag, Sabine. Na? Ja, ich bin da völlig aus der Puste. Ja. Ich muss erst mal schnell einen Pfeffi essen. Ist mal. Ist der Mundgulli? Bist du jetzt die Treppen hochgerannt? Um den Liebsten noch angezogen, ungewaschen und ungeputzt zu erleben? Das macht ich doch schon ein bisschen Karate kann, was? Sag mal, übst du jetzt mit der Linken nebenbei? Nee, ich hab mir gerade die Schuhe und die Strümpfe ausgezogen. Ach so, ja, das war so eine Art Pressatmung. Ich dachte, ich erlebe jetzt eine Geburt im Radio oder der arme Mann wird gerade trainiert. Nee. So, Sabine, jetzt musst du aber mal echt beweisen, dass du voll wirklich Karate kannst. Sprich mal ein bisschen karatisch. Nö. Ach doch, sag doch mal bald. Nö. Nee? Oder Konzentrationsschreie. Oh. Ah ja, hoi. Der klang ja sehr überzeugend. Na, war noch nicht der Beste, aber reicht erstmal. War schon ziemlich gut. Jo, für Butterkekse reicht das. Das ist schon ein bisschen mehr. Sag mal, stimmt das, was er dein Freund erzählt hat, dass du mit an dem immer so rumtrainierst? Sei ruhig ehrlich. Ja? Ja. Oh Gott. Ey, du musst dich aber auch nicht schämen dafür. So schlimm ist das nicht. Dazu sind Freunde da, dass man an denen schöne Schläge ausprobiert. Wie lange bist du denn jetzt beim Karate? Ja. Hast du ein großes Interesse an deinem Freund? Ja. Und findest du sein Aussehen wichtig für dich? Ein bisschen schon. Ja, oder würdest du ihn auch lieben, wenn er völlig verunstaltet wäre? Das mache ich nicht. Apropos Aussehen, ich muss den ganzen lachen. Ich war gerade im Kino, bei Stadtgespräch und mal sein. Ey, warum bist du halt? Du bist so schlecht zu verstehen, aber jetzt eher elektronisch. Ja? Nee, ja. Nein, wie gesagt, gerade im Kino. Ja. Hab mir Stadtgespräch angeguckt. Und so fast zum Schluss meinte da so einer mit ganz viel Muskeln, mal so ein kleines Kind zu dem, warum hast du keine Haare auf der Brust und der, ey, Baby auf Stahl, wächst keine Haare. Und da habe ich mir eben den Rotscher. Und da ist was? Da habe ich mir gerade den Rotscher angeguckt. Ah ja, dein? Mhm. Und bei dem, der ist auch aus Stahl, bei dem wächst auch nichts? Nein, nicht so viel. Auf der Brust jedenfalls nicht. Ah ja. Und wo? Ich mach die wissen, was? Wenigstens oben ist aber noch ein bisschen beisammen. Na, so wie du jetzt. Früher war er, also ihr macht so zeitgleich mit einem Jahr Unterschied. Roger war eher den kurzen Haaren als du. Echt? Warum denn? Aus einer tiefen Lebenskrise heraus? Nee, er hat einfach keinen Bock mehr auf die langen Haare. Das war, als du mit dem Karate angefangen hast. Da war seine einzige Notwehrmaßnahme, sein Hilfeschrei, aus tiefer Not schrei ich zu dir, sich die Haare abzuschneiden. Aber ein Signal, was du offensichtlich völlig missverstanden hast. Du machst ja weiter Karate. Und der zweite Schritt war für 298 Mark bei Woolworths einen Punching Boy zu kaufen, der jetzt traurig in der Ecke rumliegt. Er liegt aber wirklich traurig in der Ecke rum, muss ich ja mal sagen. Siehst du, Sabine, sprecht ihr denn nicht manchmal am Abendbrottisch miteinander und tauscht eure Sorgen aus? Den haben wir erst seit Sonne mit dem Punching Ball oder wie das Ding heißt. Ja, aber die Haare sind doch schon eine Weile ab. Und der traurige Blick, den Roger ab und an hat, der muss ja da auch aufgefallen sein. Der schielt mir immer so eine in der Krone halt, so wie jetzt. Nein, du musst dir den mal angucken, auch wenn er nüchtern ist. Zum Beispiel am Wochenende, fahrige Handbewegung und so ein trauriger, fischiger Blick von unten hoch. Rat mal, was er dann will, ich kann es dir sagen. Ich will angeln. Siehst du genau, er würde angeln gehen. Du kriegst es mit, du kriegst seine Körpersprache, seine Signale alle mit und du missachtest sie schnöder? Mensch. Zack, zack, kriegt er gleich wieder eine Handkante hinter das Ohr. Der arme Roger. Oh, Sabine, danke ich dir für den Anruf. Was macht ihr heute Abend noch? Na, das hat man so gelegentlich im Bett gemacht. 20 Minuten Gymnastik und dann Zähne putzen und ab in die Falle? Ja, dann viel Spaß. Kannst Roger meine Solidarität ausrichten? Okay, mach ich. Ja, aber mündlich. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann wollen wir mal, der dreht durch. Number of the sexiest Anrufbeantworter in the world steht hier. Also, wer mal hören will, wie eine abstoßende Stimme klingt, wie jemand klingt, den anzurufen gerade mal 22 Pfennig die Minute kostet und nicht 3 Mark und 12, 22 Pfennig. Nee, nicht mal Ortsgespräche, noch weniger. Also, wo es im Grunde nichts kostet, wenn man den anruft. Halbautomatischer Anrufbeantworter, der sich selber eben als sexieste Stimme sieht, der hat die Chance, die 0331 721 39 32 zu wählen. 0331 721 39 32 und dort seine unnützesten, platzraubendsten, unpraktischsten, abstoßendsten Gegenstände, über die er verfügt, die er irgendwann mal in einem Anfall von Schwachsinn erworben hat, zu reden bzw. zu schreiben. 0331 721 39 32 einen Anrufbeantworter mit einer Stimme, die so erotisch ist, dass man sie zum normalen Ortstarif abrufen kann. Tag, wer bist du da? Hallo, guck mal. Ja. Ja, du redest jetzt über sinnlose Dinge, also über unpraktische, die im Wege rumstehen, die man eigentlich wegschmeißen sollte, kann man aber nicht machen, weil man sie so teuer erworben hat. Genau, da sehe ich jetzt gerade vor meiner Ecke hier den Abwasch stehen und jetzt fängt es an zu regnen und jetzt ist das alles, was ich da abgewaschen und abgetrocknet habe, irgendwie unnütz geworden, ne? Nee, sag mal, du bist ein später Zelter oder was? Nee, ich darf Wohnwagen hier runter. Schon mal irgendwie. Ach so, ja. Du bist der berühmte Wohnwagenanrufer. Ja. Und da ist es, aber als Wohnwagenanrufer, da sollte man doch eher ein auswählendes Verhältnis so zu Gegenständen haben. Da kann man sich ja so unnütze, platzraubende Gegenstände eher nicht leisten. Ach naja, ich meine, da bräuchte man jetzt nur hier mal durch den Wagen zu gehen. Und da würden wir hier schon die ein oder anderen Sachen finden, die da unnütz sind. Also aber einen besonders unpraktischen hast du den nicht. Ne? Einen besonders lehrreich unpraktischen Gegenstand hast du nicht? Naja, mein Plattenspieler. Den habe ich mir Second-Hand-Shop gekauft für, was kann ich, so 180 Mark oder so. Ja, und jetzt stelle ich fest, dass der überhaupt nicht geht. Und jetzt überlege ich, was ich damit machen soll, weil hier im Wagen, der wackelt halt immer und die Nadel sitzt. Na, dann scheint er aber doch zu gehen, wenn du die Nadel erstmal schon zum Hüpfen bringen kannst. Ja, ich hatte vorher so einen alten Ostplattenspieler und der ging halt immer, ne? Also da hat die Nadel nicht gehüpft. Ach so, weil der schwerer war. Dafür konnte man die Platten nur 3-4 Mal abspielen. Naja, vielleicht auch 5 Mal. Ja. Tja. Bist du denn jetzt umgezogen mit deinem Wohnwagen inzwischen? Nee, ich stehe jetzt erstmal über den Winter hier auf alle Fälle noch. Und was hast du denn da noch vor mit deinem Wohnwagen? Wie geht's denn weiter? Also ich habe dazu jetzt so einen alten Robo-Bus gekauft, ne, und dann werde ich mal sehen, ne. Ja. Also da... Und dein Wohnwagen ist aber so eine Art Eigenheim. Ja, das ist so ein Bauwagen halt so. Ja, musst aber keine Miete zahlen an, sagen wir mal, irgendeinen Ingenieurhochbau. Nee. Ja. Damit kann ich hier so stehen, erstmal so lange, wie es mir gefällt. So. Und kann mich auf eine große Weltreise vorbereiten oder meinetwegen noch nicht ganz so weit. Ja, aber Wasser sollte nicht sein zwischen den verschiedenen Welten, wo du hinfährst, oder? Naja. Also du musst schon über Land fahren immer. Ja, ich denke schon, ja. Ja. Nötig, ja. Und da willst du aber echt weit rumkutschen mit dem Wohnwagen? Wenn sich ergibt, dann ja, vielleicht. Und aber Funktelefon. Ja, irgendwie muss man erreichbar sein. Man muss ja erreichbar sein. So hier so im Oderbruch, also da wo zweimal am Tag ein Zug fährt, da ist ein bisschen schwierig, ne? Die haben jetzt auch noch die Fahrerlaubnis weggenommen, also so, da müsste ich halt schon irgendwie... Pferde vorspannen. Pferde, ja, naja. Ja, und dann immer mit dem Wohnwagen zu... Wagen, ja, vorne so ein Kuschbock drauf, ja, das könnte auch gehen, ja. Und klar, und dann zur Telefonzelle. Sparst du eine Menge Geld. 7 Kilometer, um dich dann jedes Mal anzurufen. Stimmt. Sag mal, und in den Abwasch hast du jetzt draußen in den Regen gestellt, um dir selber die Mühe nicht zu machen, oder um da... Nee, das habe ich ja schon alles abgewaschen, abgetrocknet, jetzt fängt es an zu regnen. Weil, also die Tonne im Wagen abzuwaschen, das ist halt immer ein bisschen schwierig, also da mache ich das draußen. Ach so, ach, das ist ja blöd. Stell ich sie rein zum Trocknen, dann geht es auch. Ja, wie kommst du denn über den Winter mit so einem Wohnwagen, sag mal? Ich meine, es sind ja jede Menge Außenwände, wa? Ja, aber ich habe auch einen Ofen drin, ne? Und damit kann man heizen. Ah ja. Und aber so eine Überlegung, sagen wir, dass man mehrere noch Leute mit Wohnwagen findet und die so nebeneinander stellt? Nee, dass sie sich gegenseitig wärmen? Ach nee, das mag ich nicht so. Ich bin da lieber so Einzelgänger. Ja. Oder Einzelsteher. Einzelsteher. Wann hast du den letzten lebenden Menschen gesehen? Das passiert relativ häufig, weil ich auch in Berlin bin, ziemlich oft zum Arbeiten. Was arbeitest du da in Berlin? Also ich beschäftige mich da mit Leuten, die ein bisschen zu Kopf gekommen sind. Also mit Behinderten. Ja, im Grunde so eine Art Sozialarbeiter? Nee, ja, nicht, ja doch. Ja, so. Aus dem Wohnwagen heraus? Wie machst du denn das, wenn du kannst ja nicht jeden Tag hin, fährst du jeden Tag hin und her? Nee. Also ich fahre so einmal eine Woche hin und dann einmal eine Woche wieder zurück, ne? Und dann bleibe ich da. Und dann übernachte da irgendwie bei Leuten oder eben da in dem Heim oder so halt, ne? Und wie oft bist du in deinem Wohnwagen? Heute ist ja Dienstag, ist ja eigentlich mitten in der Woche. Ja, die Woche über habe ich frei und am Wochenende muss ich dann arbeiten. Ah ja. Fällt mir eigentlich auch mal so ganz gut. Ne? So, dass du dann Freitagmittag immer dich langsam trollst, um nach Berlin zu kommen, zur Arbeit. Ja, oder Freitag. Also morgen früh fahre ich wieder nach Berlin, weil ich da ein bisschen was zu tun habe. Also so bei Freunden. Mann, du Mann. Wie lange lebst du jetzt schon im Wohnwagen? 3 Jahre. Also da fallen dann natürlich auch so eine Menge Dinge an, die unnütz sind, ne? Also wie zum Beispiel dieser Plattenspieler, von dem ich mir eigentlich ein bisschen mehr versprochen habe. Ne? Mittlerweile ist mein Auto auch unnütz geworden, was hier vorm Wohnwagen steht. Ja. Was heißt denn, du meinst jetzt aber mit unnütz nicht einfach bloß kaputt? Nee, weil ich nicht fahren darf. Ach so, ja, richtig. Ach, und dann musst du deine 7 Kilometer zum nächsten Eisenbahn laufen? Nee. Mit dem Fahrrad? 7 Kilometer wären das zur nächsten Telefonzelle. Also der Bahnhof, der ist hier 5 Minuten vom Wohnwagen. Ach, dann bist du ja mit dem Wohnwagen aber doch noch in der Zivilität. Ja, die Zivilisation ist nicht weit, ja. Also, aber immer noch verträglich, ne? Sag mal, jetzt müssen wir schnell ganz kurz einen Kursus im Wohnwagen wohnen machen. Was macht man zu Geburtstag? Die Geburtstag. Also machst du da Party? Ach so, nee, also meistens nicht. Nee. Ja, nicht. Bist du alleine? Letzten Geburtstag war ich in Fürstenwalde, da haben wir da irgendwie in der Kneipe gesessen und da fiel ihn ab. Geburtstag haben wir. Also. Ja. Und Weihnachten? Weihnachten? Weihnachten? Ja doch, Weihnachten wollen wir bei mir hier eine Party machen. Kannst auch kommen, wenn du willst. Ach, wie viele Leute kommen denn? Wie viel passt? Also hier der Wohnwagen und dann der Bus da draußen. Also ich nehme an, so 10, 20 Leute. Ja. Und, ui, und duschen? Also im Moment regnet es, ne? Da könnte man sich rausstellen. Ja, oder ich habe so große Schüssel, mit denen kann ich mich waschen da draußen irgendwo. Ja. In so einem Zelt, was ich da gebaut habe. Ja, oder an der Arbeit oder bei Freunden. Ne? Ja, bleibt man als Wohnwagenbewohner jetzt, also ich meine, der nicht herabwürdigend, bleibt man da so der Körperpflege verhaftet und geneigt oder denkt, oder sagt man, ach, jetzt ist man ganz alleine und man muss ja erst am Freitag wieder in die Zivilisation? Vielleicht schon ein bisschen eher als Freitag, ja? Ne? Mhm. So, das, ich denke, das funktioniert schon, also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Mhm. Und Freundinnen? Also da hatte ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr. Ja, also, ja. Aber da macht man schon, hat man so einen exotischen Bonus auch, oder? Ein bisschen, ja. Ja? Hi! Da meldet sie sich gleich zu Wort. Ja, das denke ich. Nee. Mensch, ich hatte noch eine Frage, jetzt ist mir die entfallen. Ei, ei, ei. Was ist denn die blödeste Frage, die man als Wohnwagenbewohner mal gestellt kriegt? Ich nehme an, dass er jetzt in meinem Bouquet schon dabei war. Ja, geht denn das überhaupt? Ach so, nee, das hab ich aber nicht gefragt, oder? Nee, das hast du nicht gefragt, nee. Ja. Ah, da bin ich aber hart dran vorbeigeschrammt an der blödesten Frage an Wohnwagenbewohner. Aber irgendwas wollte ich noch fragen. Naja, mir fällt jetzt eigentlich auch erstmal ein zweiter Einwand. Dir fällt ohne Stein. Zum Wohnwagen reicht das erstmal, ne? Ja. Ja. Wie alt bist du eigentlich? 27 geworden. 20? 27. 27. Ja. Eine Wohnung hast du ja nicht mehr. Hatte ich mal letzten Winter, da hatte ich in einer Wohnung gewohnt. Also das hat sich so ergeben. Und war deine Wohnung oder von jemand anders? Habe ich so übernommen, eine Freundin von mir ausgezogen und die gab's dann für 100 Mark die Wohnung und nicht eingezogen. Ah ja. Jetzt fällt mir meine Frage doch noch ein. Wie macht man es mit Brieffreundschaften im Wohnwagen? Hast du ein Telefon? Reicht doch. Ei, da bricht natürlich auch ein Stück Kultur weg. Naja, Adressen habe ich auch. Also Adressen habe ich mehrere. Also wer mich schreiben will, also entweder Hauptwohnung bei meinen Eltern in Thüringen oder hier, da wo ich auf dem Hof stehe. An dem Hof haben auch einige Leute die Adresse. Ja. Gut. Na, dann haben wir jetzt, glaube ich, das Wohnwagenleben aufs Plastische vor Augen geführt. Kannst du es weiterempfehlen? Ja. Ja. Würdest du an so einem Treffen von Wohnwagenbewohnern teilnehmen wollen? Nee. Dann bist du dir alleine schon quasi bescheuert genug. Bin ich bescheuert? Ja. Wer lacht denn da im Hintergrund? Das ist der Chili, der wohnt nebenan. Nee, ich meine, das ist ja, ist doch dieser klassische Satz, man würde nie einem Club beitreten, der einen als Mitglied nehmen wollen würde. Ja. Darauf richtete sich gewissermaßen die Frage. Gut, danke ich dir für deinen Anruf. Mensch, das muss ja ganz schön ins Held gegangen sein, oder? Ach, ich fände die Minute jetzt abends, das geht immer noch. Ei. Ja. Okay, machen wir erstmal Schluss, ja? Wir machen erstmal Schluss, vielleicht haben wir es nochmal, ne? Gut. Also, und Weihnachten ist Party, ne? Weihnachten ist Party. Na, ja. Du bist ja, wie gesagt, mit der Anschrift schwer. Welcher Bahnhof ist in 5 Minuten Nähe? Werbig. Werbig? Nicht, dass jetzt alle Leute hier einreisen. Oh, werden. Nee, richtig. Sagen wir, ich wiederhole das einfach ja nicht nochmal. Also vielleicht sehen wir uns ja nochmal irgendwann vor der Volksbühne, dann geht die Adresse mal durch. Ne? Okay, ja? Tschüss. Also, tschüss. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder ein bisschen Musik hören. Und jetzt müssen wir, wie ich vorhin schon angekündigt habe, endlich Tokotronic hören. Noch in Deutsch, nachher kommen sie nochmal in ihrem wunderbaren Englisch, mit dem man so toll über Sex reden könnte. Du bist ganz schön bedient, Tokotronic. Du. Oh Mann, ey, ist das eine Schweinerei, oder? Da fängt die CD an zu stottern. Dann hören wir uns eben doch eben einfach erstmal jetzt. Hören wir uns in Englisch an. Du bist ja schön bedient. Der scheiß Plattenspieler. You are quite cool. said to me. So ist es, wenn man, also wir haben zu Ende sind nicht, da fängt die Nummer 2 an, so ist es, wenn man in Gedanken versunken versucht, den englischen Text zurück zu übersetzen ins Deutsche, über Tokotronic. Ich will nochmal die Nummer des sexiesten Anrufbeantworters in the world. Auch der junge Mann versucht den Sprung nach England zu schaffen, durchsagen. 721-39-32. Ja, herbe Beschwerden, da haben wieder nur lauter Volk angerufen, was wahrscheinlich mal die erotischste Stimme of the world hören wollte und hat dann gleich wieder aufgelegt. Der Sinn des halbautomatischen Anrufbeantworters besteht aber darin, die hier lang geführten Gespräche und vollen Leitungen die zu kanalisieren und in eine andere Richtung zu lenken. Man hat da die Möglichkeit anzurufen und zum Beispiel seinen persönlichen Favoriten in der schier unendlich scheinenden Liste unnützer Gegenstände zum Besten zu geben. Das wird dann auf Band aufgezeichnet. Wir können es uns als, sagen wir mal, Erinnerungsarbeit zum Beginn der Sendung in der nächsten Woche anhören, so dass, sagen wir mal, das Geschichtsverständnis, das diese Sendung hier propagieren will, eine Spanne von ungefähr 7 Tagen umfasst. 40 Jahre können hier nicht immer gleich aufgearbeitet werden, auch nicht, sagen wir mal, 1000 Jahre deutscher Geschichte. Ich würde mich beschränken auf die jeweils letzte Woche. Also der halbautomatische Anrufbeantworter hat die Nummer 721-39-32. Hier ist immer noch der Sprechfunk mit der Telefonnummer 7481-110 in Potsdam. Das Thema lautet immer noch Hitparade unnützer Gegenstände. ist, kann man sagen, ein Thema lautet, auf jeden Fall ist es die Überschrift der heutigen Sendung. Guten Abend, wer bist denn du? Hi Jürgen, hier ist der Reinhard. Ich trainiere Karate und brauche ein Punching Board. Ihr könnt ja den Roger empfehlen, der ist total super. Ja? Ja. Na, warte mal. Du müsstest dich wahrscheinlich nur ganz klasse mit der Sabine einigen. Na, warte mal, das machen wir jetzt ganz klassisch. Nochmal was zur letzten Sendung. Ein cooler Spruch. Hey, cool darf man ja nur auf Englisch singen. Sagen. Cool. Ja, siehst du, genau. Hast du vorhin bei Johnny gelernt, oder? Nee, das habe ich bei meinem Kumpel Robert gelernt. ich hätte beinahe bei Johnny gelernt. Cool. Cool. Ja, man siehst du da, ach Gott, da fällt mir ja gleich wieder einer meiner Sünden ein. Ich habe ja eine Johnny-Beschimpfung versprochen, die hätte schon eigentlich längst passieren müssen, damit der wieder Verteidigungspost von jungen Bewunderinnen bekommt. Mir fällt jetzt gar keine ein, außer so lapidare Zeug, dass er ein Idiot ist, hallo, ich nicht leiden kann. Pass mal auf, die Sendung hat ja sicher zwei Seiten, einmal die Hörerseite und einmal die Macherseite. Und da ist es eigentlich relativ einfach, die Hierarchie herzustellen. Die Macherseite geht vor. Das, was der im Radio zu sagen hat, ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja? Aber ich rufe Stirlitz an und bezahle drauf meine Gebühren. Pass mal auf, da rufen Leute aus dem Wohnwagen an, da kostet die Minute 40 Pfennig. Und die sich das leisten und die machen das. Da werde ich mich jetzt nicht mit knickrigen Görlitzern hier abgeben wollen. Okay, lass mal das. Seid ihr alle so knickerig in Görlitz? Ach naja, ich habe auch schon mal eine Stunde nach Halle telefoniert, kostet schlappe 20 Mark. Mein Lieber, da hast du aber voll den drin gehauen, oder? Ja. Ja? Meine das wären ja schon fast vier Bier, mit denen man auch die Stunde hätte rumbringen können. Mit wem hast du denn da telefoniert, dass du dich derart in Unkosten gestürzt hast? Brieffreundin. Mit einer Brieffreundin, ja, das ist ja aber völlig dämlich, oder? Das wären ja 20 Briefe gewesen. Hast du recht. Ich habe mich total verliebt und habe ich einen Rat von ihr gebraucht. Oh, das ist ja echt eine 20 Mark. Da ist ja deine Liebe 20 Mark wert gewesen. Ja. Na, wenn das die Angebetete jetzt hört, dann dürften doch alle Probleme ausgeräumt sein. Na, ich will es nicht. Also ich, das kriegst du hier bloß mit einem speziellen Radio rein, glaube ich. Ich will es nicht. Ach so, sodass das Telefon, also das Telefonat jetzt hierher liebestechnisch völlig unpraktisch ist. Ja, vielleicht hört es. Also über Neubau würde es gehen. Mann, ich würde dir ja hallo wünschen. Nicole, Klasse 10b, Nest. Ja, Nicole, ja, dieser junge Mensch scheut nicht mal ein Telefonat von Görlitz nach Potsdam, um dir seine Liebe zu erklären. Ja, hier ist der Reinhard. Nicole, ich liebe dich. Ich überlege gerade, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt Nicole wäre. Cool. So, warte mal. Nach der letzten Sendung, cooler Spruch, halt wieder Dachdecker, bloß nicht so schief. Es wieder, ich hab den Eindruck, dass du eher so eine Art ewig Gestrier bist. Wir sind ja jetzt schon eine Woche weiter, das ist schon wieder eine ganz andere Sendung. Mich interessiert dieser Punching Ball, obwohl ich nirgendwo aufhängen kann. Ach so. Weißt du, ich wohne in Neubau und da kann man das Ding schlecht öffnen. Naja, pass mal auf, nicht aufhängen kann Roger den alleine. Also insofern braucht er nicht jemand anders, der ihn nicht aufhängen kann. Ja, ja, vielleicht okay. Solltest du dich doch lieber um deine... nee, das funktioniert ja auch nicht. Nee, Roger wirst du nicht kriegen. Der ist in Juden trainierten Händen. Und Yvonne wäre natürlich blöder. Ey, ach, naja, scheiß drauf. Ja, richtig, was denke ich auch. Was Unnützes. Ich habe mir ein riesen Aquarium gekauft, weißt du, 200 Liter, 20 mal 50 mal 50. Echt? Also rein aus so einer ORB-Manie heraus, weil du den Sender so prima findest? Und um abends Fernsehgebühren zu sparen? Stark, dass du mich erinnerst. Ey, ORB hat ja dieses Aquarium. Oh Gott, jetzt habe ich dem knickrigen Görlitzer habe ich jetzt wieder einen Link gegeben. Ja, Baby, schmeiß es weg, dein Aquarium, du musst abends nur ORB schauen. Ist das toll? Wie bitte? Wie Idee, oder? Na, wie bitte? Was heißt da wie bitte? Ich komm hier nicht rein, wir kriegen Scheiß NDR. Ach so. Ja. Ah, na, dann ist natürlich doof. Dann brauchst du keine Fernsehgebühren bezahlen, sondern solltest du Geld im Aquarium anlegen. Ja. Naja, das ist so, also ich hab das Ding gekauft, beste Kies habe ich auch dafür, bloß ich hab kein Geld für das restliche Zeug. Ja, naja, mit einem halben Literchen Wasser würde ich dir noch aushelfen können. Dann müsstest du hier an Fritz schreiben und dann würde dir das vielleicht, ja, ist ein 200 würde ich dir das schicken. Naja, und wann fängt Kleen an? Du pass mal auf, also ich meine, wir hier haben es auch nicht so dicke, dass wir das jetzt alle an die Görlitzer verspritzen können. Na, wärst du das Ding mal gebraucht? Ja, das Wasser wäre ohne mehr frisch. Die Typen also, sind umgezogen und wollten das weg haben und da habe ich für 70 Mark gekauft. Ja, was wäre dir denn so ein halber Liter Wasser, ihr braucht das Wasser wert? Na, in der Wüste wäre es mir 20 Mark wert. Naja, dann ist in Görlitz sicher immer noch 15 wert, oder? Hm? Dann ist es in Görlitz sicher immer noch 15 wert. Ja. Ja? Ja. Naja, dann schickst du mir hier einen Verrechnungsschick. ORB Fritz Kuttner, Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Und dann würde ich mich mit einem halben Literchen gebrauchtes Wasser revanchieren. Einverstanden? Ja. Hä? Wir Görlitzer verstehen, neue Geschäfte zu machen, oder? Jetzt mal ein Rat an... Ich meine, wenn du Glück hast, kannst du es für 17 Mark weiterverkaufen. Danke. Dann ist das Aquarium immer noch nicht voll, aber du hast 2 Mark plus gemacht. Du, dann brauchst du... Minus eine Mark-Briefmarke, die du ja investieren musst, wenn du jetzt deinen 15 Mark Verrechnungscheck herschickst. Also dann hast du eine Mark... Hast du eine Mark plus gemacht, dann kannst du 60 durch 20, kannst du wieder 3 Minuten mit Halle telefonieren. Du, dann und dann brauchst du einen Rad. Guter Rad ist auch teuer. Also erstmal im Verrechnungscheck, Postfach 909000 14439 Potsdam. Wo man so ein Mädel hinführen kann, ausführen. Irgendwie oder überraschen oder weiß ich was. Ey, weißt du, da kann ich dir was relativ preiswertet, könnte ich dir was relativ preiswertet empfehlen, ja. Kannst du mir was spielen? Nee, nicht spielen. Weißt du was? Fahr doch einfach mal am Wochenende. Ey, du willst deine Freundin ausführen, oder? Danach hast du da eben gefragt. Ja. Und nichts kosten sollet, oder? Na, ja, dann nicht. Hörst du dir vielleicht mal meine Antwort erstmal an. Ja, ne, sag mal. Ja? Am Wochenende mal nach Görlitz fahren. Soll eine tolle Stadt sein. Ja? Ja? Ey, was ist denn alles? Lass mich jetzt nicht so ins Detail gehen, sonst würde sich das vielleicht ein bisschen... Schmuckler. Echt tolle Neubaublocks habt ihr noch? Hm? Haben die auch noch nicht umgespritzt? Ich bin jetzt gerade wieder in Berlin rumgefahren und denke, Mensch, irgendwie kommt ihr das Haus bekannt vor, aber irgendwie sieht es so ganz anders aus. Da haben die jetzt, fangen die an, die Häuser auch zu westen. Ach nee, das ist alles grau wie vor 5 Jahren. Also die Wende hat uns eigentlich nichts gebracht. Ah, na siehst du, das ist doch... unser altes Haus, das stürzte beinahe ein. Jetzt wohnen wir hier im Block. Ja, schön. Nee, nicht schön, scheiße. Wieso? Schön scheiße. Hättest du lieber im Einsturz... lieber in Brandenburg gewohnt. Im Einsturz in Altbau gewohnt? Wieso in Brandenburg? Meinst du die Stadt? Das ist cool, weißt du? Cool, auf dem Dorf? Ja. Das na, in der Nähe von Görlitz wird es ja auch Dörfer geben, wenn nicht selbst Görlitz möglicherweise schon so eine Art Dorf ist. In diesen Dörfern, was du meinst, gibt's denn nicht meinen besten Kumpel. Dann gibt's deinen besten Kumpel? Gibt's nicht meinen besten Kumpel. Ach so, na vielleicht nimmst du den mit? Wäre ja scheiße, könnte ich ja gleich dort bleiben. Ja, mit diesem rätselhaften Spruch wollen wir das Gespräch beenden, einverstanden? Okay. Ja? Ich sag dir, was aus meiner Freundin geworden ist, okay? Ja? Wir hören uns nächste Woche, nicht? Ach so, richtig. Ja, sag mal, wie dem Yvonne-Mädel so geht. Nicole. Und falls mit dem Verrechnungscheck nicht? Ja, okay, mach ich. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Susanne. Tag, Susanne, von wo aus rufst du an? Jetzt muss ich gleich erstmal klären. Aus Brandenburg, also Land Brandenburg. Land Brandenburg. Ja. Aus dem Dorf? Nee, naja, obwohl vielleicht. Sag mal genauer. Fernost. Wie bitte? Fernost. Fernost? Ja, ich sag immer Fernost, was ich wohne. Und wie heißt das richtig? Wieso wissen Sie so genau wissen? Ist es eine Stadt? Naja, dass man mal ungefähr eine Vorstellung davon kriegt, von wo aus, wie multikulturell und international diese Sendung ist, dass aus aller Herrgotts Bundesländern die Menschen hier anrufen. Na, Bundesländer, habe ich doch schon gesagt. Und da war ja, ach so, ja. Aber dass man auch ein differenzierteres Bild der jeweiligen Bundesländer bekommt. Wie viele Städte gibt es denn Fernost von Brandenburg? Gilt Cottbus schon als Fernost? Nee. Frankfurt? Naja, ein Stück südlicher. Ey, ferner Ost, da geht's aber nicht. Naja, dann halt Südost. Ey, pass mal auf, ich hatte eh eine Schwäche in der Schule. Geografie. Also die wechselt immer, ja, aber im Moment ist es gerade Geografie. Na gut, dann probieren wir es mal mit Staatsbürgerkunde, die erste sozialistische Stadt der DDR. Stalinstadt. Richtig. Prima. Eisenhüttenstadt heißt der jetzt. Ja, aber schon ein bisschen länger. Aber Eisenhüttenstadt ist doch eine prima Stadt, oder? Oh. Also jedenfalls so in der Mitte, wo die schicken Stalinbauten alle stehen und jede Menge Platz und grün ist. Ja, aber ich wohne im Neubau. Ach so, dann ist doof. Du musst ins Zentrum, ins Herz der beste Eisenhüttenstadt versuchen zu ziehen. Mhm. Da ist doch schön, oder nicht? Ja, eigentlich, naja. Es geht so. Ich würde mal lieber nach Berlin. Ich war da irgendwann mal in so einem DDR-Museum, was die gerade gründen wollen. Das war auch so eine bizarre Konstellation. DDR-Museum, Bund der Vertriebenen, man weiß nicht, ob es zusammenhängt, und Kindergarten. Jetzt wollten die nicht mal die ganze Stadt als Museum machen und uns als Museumsstücke? Ey, da lebt man aber gut. Jeden Morgen kommt einer durch, man wird abgestaubt. Das gibt so. Ja. Aber das ist in Berlin nicht anders, da lebst du auch im Zoo. Ja. In Berlin finde ich das Multikulturelle super. Wo du gerade das erwähnt hast vorhin. Ach so. Ja. Und wir haben bloß die Asylanten und die sind hier ziemlich, verpönt. Ja, aber ich meine, da fängt Multikulturalität vielleicht an, wa? Ja, doch, ich weiß. Ja? Ich hab letztens Bekanntschaft. Wir haben eine Menge Touristen, die sind doch irgendwie verpönt irgendwo. Ja, klar, stimmt. Naja, aber die Bekanntschaft, die hat mich jetzt in eine totale Krise gestürzt. Ach, du hast jetzt Liebeskummer? Nee, Liebeskummer eigentlich nicht, aber ich weiß nicht so genau, was ich machen soll. Multikulturellen Kummer? Ja. Oh, multikultureller Kummer ist ja schwer, da kommt ja auch oft noch die Sprachbarriere dazu. Ja, das ist doch stimmt. Haben wir festgestellt. Ja, echt? Ist ein weiter Weg von Suaheli nach Deutsch, oder? Und umgekehrt genauso weit. Sudanesisch war das. Sudanesisch? Ja, aber wir machen es auf Englisch. Ja. Aber das, da kann man trotzdem nicht drüber besser reden. Kriegt man gleich so ein Tokotronic-Feeling, oder? Ja. Naja, aber das ist ein bisschen anders. Ich weiß immer nicht so genau, was er will und was nicht. Ach so. Ei, da scheint der Wortschatz aber doch arg beschränkt zu sein bei euch. Nein, ich meine mal, wenn er jetzt Versuche macht, ich weiß ja nicht, wie seine Kultur jetzt, meinetwegen umarmt, ist das bei dem Ziel, ist es bei der Freundschaft oder was das, wie man das deuten soll. Und zum Beispiel heute, da hatten wir aber Halloween, da haben wir so ein bisschen mit denen auch gefeiert. So, und danach haben wir die noch zu nach Hause gebracht, weil es bei uns hat, die werden ja dauernd von der Polizei angehalten, dann dein Ausweis will ich sehen und so. Und dann, naja, dass sie von anderen auch mal blöd angemacht werden. Und da bringen wir die dann halt immer dahin. So, und danach, also die waren ziemlich verdächtig still. Sonst immer ging das wahnsinnig lustig zu. Naja, und dann haben wir so gefragt, was los ist. Dann ist der eine mich so rüber. Und, also so setzen wir uns hin. Und dann, sagt er, dass das Ganze ihm diese lustige Atmosphäre ihn total an zu Hause erinnert hat. Naja, und dann hat er seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt und angefangen zu heulen. Und ich stand da und wusste nicht, was ich machen sollte. Und, was hast du noch? Versucht, ihn gut zuzureden und mit der Hand über den Kopf gestreichelt. Naja, aber ich weiß nicht, was. Und dann wollen sie uns schon mal wiedersehen und wir versuchen, ihn irgendwie klar zu machen. Also, dass wir gerne kommen wollen, aber wenig Zeit haben, dann mit ins Asylantenheim reinzukommen. Das ist immer voll toll. Da ist immer Besuchszeit. Von früh um 8 bis 16 Uhr. Da musst du mit dem Personalausweis rein. Dann mit Feiertag kommst du überhaupt nicht rein, weil dann dort niemand da ist. Dann wirst du da kontrolliert, ob du deinen Ausweis hast. Dann noch mal ein Stückchen weiter. Also ich komme mir davor, wie im KZ. Dann stehen dann auch immer noch so eine Transportlisten, weil es bei uns so ein Übergangslager ist. Also so richtig komisch, wo die drinnen sind frei, aber reinkommst du nicht. Also nicht gerade ein Glanzpunkt an Multikulturalität, ne? Das ist es ja. Wenn es zusammenkommt, also jetzt diese so Treffen mit denen, das ist immer bloß eine Kirche, wo die sich so mit denen, also man sich mit denen unterhalten kann. Aber da ich nicht kirchlich bin, komme ich mir auch immer ein bisschen komisch vor. Dann habe ich das halt, also dass ich zum Beispiel waren wir auch bei uns zu Hause gewesen, dass wir uns so halt treffen, bloß das wird dann, also dann das Problem ist, dass es zu nahe wird. Also die Beziehung. Und jetzt bräuchtest du Trost. Würdest gerne deinen Kopf in meinen Schoß legen und ich könnte mit der Hand drüber streichen, wa? Ja. Ah, mein Arm reicht nicht nach Eisenhüttenstadt. Ja, aber Ach so, ja. Wie war das Thema? Unnütze Gegenstände. Ja, wir waren vor ein paar Jahren, waren wir mal in Tschechien gewesen. Und da war, also ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall, waren wir auf dem Markt, da war so ein ganz, ganz großer Teddy. Bei uns die großen Plüschtiere, wenn die ganz groß sind, kosten sie ja mindestens 200, 300 Mark. Und da gab es die schon für 50 Mark. So. Da wollte mein großer Bruder wollte einen und der hat sich den gekauft, aber das war der letzte. So, und da waren wir dann in Prag und da haben wir den dann auch gesehen. So, und ich wollte auch einen unbedingt einen haben. Naja, und dann sind wir da halt durch ganz Prag mit so einem riesen Vieh gelatscht und hatten dann zwei solcher großen Teddybären. Und jetzt sag aber nicht, als sie zu Hause kommen, haben sie sich vermehrt. Nee, aber die steht bloß rum. Wir wissen nicht, wohin mit denen. Und überall, wo der steht, zum Beispiel bei uns steht er jetzt auf der Nähmaschine im Flur, da kommst du kaum vorbei, weil daneben noch eine Tiefkühltruhe steht. Und dann, naja, wie immer, der wird von einem zum anderen gereicht, wer ihn denn haben will, so ungefähr, in welchem Zimmer stehen soll, der steht da im Flur als Schmuck. Und dann haben wir schon überlegt, ob was nicht irgendwie im Pfleger, als Kinder Pflegeheim gehen sollen, für Behinderte oder... Ist Tierheim? Nee, der nicht. Naja. Und jetzt, was macht er nur damit? Na, jetzt steht er rum. Das ist dann die Maschine, die auch was rumsteht. Oh Mensch, ey. Der andere, der steht, glaube ich, bei meinem Bruder im Zimmer. Die Plüschtiere, das sind aber auch herzzerreißende Schicksale, die wir erleben müssen, oder? Ja. Ja? Also ganz viele, wenn wir bei uns, wir haben, naja, jetzt ein Sofa, die hat also so einen komischen, zum Ausklappen, und dann hat es so die Kissen, die man immer abmachen kann. Die Dinger stehen auch was rum. Weil es immer bloß als Bett ist, nicht als Sofa. So, dann haben wir einen ganzen Stapel Plüschtiere, die normalerweise auf die Kissen kommen würden, wenn es vom Sofa gemacht wäre. Und dann ist ein ganzer Haufen Plüschtiere hier, der liegt so achtlos auf dem Sessel rum. Naja, und so stapeln sich die ganzen Plüschtiere, aber wollen nicht weggegeben werden. Sabine? Was? Susanne. Da danke ich dir sehr für deinen Anruf und hätte eine echt im Grunde fast voll aufs Auge passende Trostmusik von Fanny van Dan, okay? Ja, der ist gut. Welches Lied? Tausend Dinge. Ah. Der sieht gleich einher mit einer Johnny-Beschimpfung. Das Lied davor finde ich auch schön. Freundinnen müsste man sein? Ja, das hatten wir also jetzt, naja, vom Anfang an kann ich nicht so gut. Oder das danach, weil dann mein Name drin vorkommt. Dein Name? Ja. Wozu noch beten? Mhm. Mensch, Maja, du kennst die Platte aber genau. Nee, ich muss doch jetzt aber wegen dem Thema, muss ich doch jetzt tausend Dinge aber, spielen. Ja, gut. Und außerdem wegen Johnny noch. Aber in dem danach, da kommt auch Johnny noch vor. In dem danach auch ein Johnny? Ja, der hieß nicht Johnny. Nee, der heißt ja Johnny. Tschüss, Susanne. Tschüss. Johnny war ein Butterkeks, er glaubte an die Liebe. Eine geile Zeile. Doch er wurde aufgegessen, das tat weh. Heidi war ein Wohnmobil, sie wollte in die Berge, aber ihre Eigentümer fuhren an die See. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair, sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe, tausend Dinge wollen glücklich sein, tausend Dinge sagen, bitten, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Toni war ein Küchenmesser, wollte niemand wehtun. Doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Helga war ein Telefon, sie fand Gespräche eklig. Könnt ihr ahnen, wie sie litt, wenn jemand lange sprach? Billy war ein Tesafilm, er wollte nicht mehr kleben. Niemand riss den Zettel ab, der so an ihm hing. Renate war ein Kaugummi, sie hatte Angst vor Zähnen. Sie wurde hart wie Stein, klar, dass da was kaputt ging. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, sei bitte fair. Sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe, tausend Dinge wollen glücklich sein, tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Und so einer der großartigen, angesagten, nicht uncoolen Sprüche. Thema ist immer noch, trotzdem wir da überhaupt noch ja nicht hingekommen sind, unpraktische, unnütze, platzraubende, im Weg rumstehende, unsinnige Gegenstände. Gegenstände, in denen sich Konsumrausch und Schwachsinn, Unpraktikabilität, Geldverschwendung und die Überzeugungskraft skrupelloser Verkäufer verschwistert haben. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Yves, grüß dich, Kuttner. Yves? Ja. Ganz kurz und bündig. Also, ich hab da Yves? In der Küche... Yves? Ja? Kannst du das nochmal mit dem halbautomatischen Anrufbeantworter erklären? Mit der sexy Stimme oder mit der... Ach, nicht mit der sexy Stimme, na, da liegt doch... Da wirkt ja... da brüllt der klar auf meinen Kopfhörer. Das ist doch ein rotes Tuch für mich. Die angeblich sexy Stimme vom Halb... Hast du mal probiert, den anzurufen? Nee, ehrlich gesagt nie. Ja, solltest du mal versuchen. Oh. Warum nicht? Weil dich das abschreckt, so eine sexy Stimme? Nee, ich hab mir noch nie die Nummer notiert. Ach, nee? Nee. Aber weißt du, wie das funktioniert? Oder hast du eine Vorstellung, wie das funktioniert? Na, ich vermute mal, man unterhält sich da mit einer sehr netten Person natürlich. Männlichen oder weiblichen Geschlechts? Ich schätze mal männlichen. Weil ich sage, der halbautomatische Anrufbeantworter? Ja. Na, aber weil die halbautomatische Anrufbeantworterin würde doch auch ein bisschen doof klingen, oder? Wer dann aber PC? Wer aber PC? Bin ich PC? Nö. Ich bin aber auch nicht so wild. Ja, also. So ungefähr funktioniert das. Und der hat aber auch eine Telefonnummer 721-3932. Willst du dir mal notieren? Ich hab jetzt gerade nichts bei der Hand. Geh ruhig holen. Ach, ich liebe das Bett. Ach, im Hochbett? Ja. Schön. Alleine? Ja. Gut. Ist ja ich war jetzt bloß, ob ich vielleicht noch mehrere andere Gesprächspartner gleich mit eben Telefon hat noch abfrühstücken kann. Nee, ist jetzt nicht der Fall. Aber dafür hast du aber gute Laune. Ja, ist okay. Ja? Hm? Schön. 721-3932, der halbautomatische Anrufbeantworter. An den kann man sich wenden, wenn man mal eine total sexy Stimme hören will und wenn man nicht mit mir reden will oder wenn die Leitungen hier besetzt sind und man aber doch zum Thema was zu sagen hat. Hab ich schön gesagt, oder? Immer wenn meine Stimme so abfällt, bin ich mit dem Satz am Ende, hole Luft. Das ist dann die Gelegenheit für den Anrufer, genau in die Bresche zu springen und seins zu sagen, was ihm auf der Seele liegt. Die Stimme ist gerade wieder runtergefallen und ich wollte Luft holen. Jetzt konnte ich nicht Luft holen, weil ich das erklären musste nochmal. Weil oft die Anruf... Ja? oft ist der Anrufer dann doch, er liegt zwar im Hochbett völlig entspannt, aber das verzögert natürlich die Reaktionszeiten, Lethargie überfällt ihn und man kommt dann in die Situation, luftlos weiterreden zu müssen, weil Löcher im Radio verpönt sind, die Stimme fällt in Kohle Luft. Mein Gott, du musst dich echt wirklich verdammt gerne reden hören, oder? Nee, ja nicht. Ich finde bloß, wenn so eine Radiosendung ist und wenn man sagt, okay, da wird telefoniert, dann soll aber gesprochen werden, auf Deibel komm raus. Und wenn der Zuhörer, Anrufer nicht in der Lage sich sieht, dieser Anforderung, dieser Herausforderung, diesem Gesetz der Sendung Folge zu leisten, dann habe ich natürlich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit dafür zu sagen, dass geredet wird, geredet wird, geredet wird. Stimme du fällt. Aber auch ein bisschen scheiße, dir ins Wort zu fallen oder so. Ach, das sind total stabile Worte, wenn man da rinfällt, passiert nichts. Aber man kann natürlich Beulen holen. Oh ja. War dann so ein Wort wie Lethargie. Apropos Beulen, war. Also Beulen hole ich mir nämlich auch immer ständig bei mir in der Küche. Da steht ein riesen Einkaufswagen rum. Und den habe ich mal vor 5 Jahren mit allerlei Schnickschnack drin, wie einem Feuerlöscher, Bügeleisen, Verkehrskegel, einer Chibo-Fahne und ein paar Luftballons und so, zu meiner Wohnungseinweihungsparty geschenkt bekommen. Und dieses Ding ist inzwischen derlei beladen mit Krempel und also was man eben alle so rinhauen konnte, weil es wirklich ein Rieseneinkaufswagen. Hast du mal nachgekickt, ob das echt ein Geklauter war oder ob der wenigstens eine Mark bezahlt hat dafür? Nee, das ist keiner mit so einem Markschip dran, das ist einfach ein richtig Geklauter so. Ach so. Ja. Ich war ja neulich bei meinem guten Bekannten Thomas Kapielski, der auch wunderbare Bücher schreibt. Den Namen sollte man sich merken, Thomas Kapielski. Und geh den Hausflur hoch und schaue hinten aus dem Flurfenster raus und schaue auf einen Hof, der voll gestapelt ist mit mindestens 20 alten Einkaufswagen. Ich habe mich, ich habe schwer gerätselt, wie die da hingekommen sein mögen. Aber du hast ihn zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Nee, zur Wohnungseinweihungsparty. Zur Wohnungseinweihungsparty. Ah, deswegen auch der ganze Schnickschnack da drin. Ja. Also der Feuerlöscher zum Beispiel ist nicht. Wie lange ist denn das her? 5 Jahre. Und so lange hast du den da schon stehen in deiner Küche? Also von trennen werde ich mich da nie. Also ich meine, da hängen Erinnerungen dran. Also den hat mir mein bester Freund geschenkt. Also. Ach so. Ja, meine Mutter hat schon versucht, mich damit zu erpressen, indem sie mir mal neues Linoleum für meine Küche geschenkt hat. So ungefähr unter der Bedingung, wenn ich also den Einkaufswagen rausschmeiße, den in den Keller stelle und da meine Kohlen hin und her schiebe oder so. Dann kriegst du Linoleum? Dann kriegst du Linoleum. Ich meine, deine Mutter ist aber eine total ausgemuffte. Ja. Ach ja, meine Mutter sowieso. Die hat mir auch mal einen Hängeschrank geschenkt. Der war bei ihr so übrig. Und was musstest du dafür lassen? Eigentlich nichts, den sollte ich nur aufhängen, aber der steht jetzt auch völlig sinnlos im Bad rum. Und weil ich dann gesagt habe, dass ich ihn eigentlich überhaupt nicht brauchen kann, wollte sie mir gleich noch 6 Gläser dazu schenken. Die könnte man da wunderbar rinstellen. Und dann kann man ihn ja auch in die Küche hängen, meinte sie. Aber es ist eben so, den will nicht mal einer von meinen Kumpels haben, wisst ihr? Aber es ist natürlich zu schade zum Wegschmeißen, war. Ja, hast du eine Vorstellung, warum ihr deine Mutter den Wandschrank geschenkt hat? Eigentlich nicht, nee. Also eigentlich nur, weil er übrig war und bei ihr nicht mehr hingepasst hat und zum Wegschmeißen zu schade war, so ungefähr. Und ja. Ah ja, also sie hat ihn für sich schon von vornherein als unnützen, unpraktischen, platzraubenden, wegversperrenden Gegenstand. Also der hat einfach nicht mehr bei ihr in die Wohnung gepasst. Ah ja. Ja. Also ja, aber naja, das ist ja oft, das ist ja bloß eine Fehlrechnung, dass aus durchaus nützlichen, formschönen, praktischen Gegenständen unpraktische, wegversperrende Gegenstände werden. Ja. Oder? Also ich meine, einen Punching Ball in einer Boxhalle oder meine, sagen wir, im Karate-Studio macht ja durchaus Sinn. Aber einen Punching Ball, da sieht man gleich die Relativität und quasi Kontextualität des Sinns von Gegenständen. In einer Wohnung, wo man ihn nicht anhängen kann, ist er natürlich unnütz. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ich habe hier einen Punching Ball. Ich wollte jetzt bloß ein bisschen philosophisch moralisieren. Das kann aber auch mit Hängeschränken passieren, die ja durchaus ihren Zweck und ihre Bestimmung haben können, nur möglicherweise bei dir am falschen Ort sind. Ja, klar. Oder es kann auch ein Tennisschläger sein, der im Bücherregal liegt oder so. Hast du Tennisschläger im Bücherregal? Na, eh. Ist aber auch so. Ja, dann bin ich ja beruhigt, dass es nur eh ist. Ist aber auch so ein uraltes Ding, was ich irgendwann mal aus lauter Übermut, das war so in der Zeit, als Boris Becker so ganz groß rauskam, so, da habe ich mir natürlich auch einen Tennisschläger zugelegt und wollte unbedingt Tennisstar werden, war. Aber das hat natürlich alles nicht so hingehauen und jetzt liegt das Ding im Bücherregal rum. Ich meine, sieht ganz lustig aus, staubt aber einfach nur ein. Ja. Und der zweite war dann, du wolltest Hängeschrankstar werden, oder wie? Ja, also ich meine, deine Mutter wollte, dass du einen Hängeschrankstar wirst. Ja, also ich würde damit auch noch ganz groß rauskommen wollen, aber irgendwie ist so die Vermarktung da nicht so gegeben. Beim Hängeschrank? Ja, nee, mit beim groß rauskommen beim Hängeschrank werden. Ach so, naja, warte ab, das ist doch völlig unvorhersehbar. Erst war Tennis super, super Mode und dann ist auf immer Boxen super tolle, große Mode. Vielleicht werden es bald Hängeschränke sein. Findest du das Boxen super Mode? Ja, klar. Haben die doch mit Henry und Rocky, haben die doch jetzt immer volle Pulle verwurstet und jetzt wurden so ja Boxzeitschriften gegründet. Ein für Deutschland nahezu unbekanntes Phänomen. Findest du das gut? Nee, ich finde das schwachsinnig. Ich finde ja so diese Vermodungssachen sowieso mal selten. Außerdem finde ich, Boxen ist eigentlich ist immer auf dem Mund hauen. Auf dem Mund hauen finde ich nicht gut. Oh ja. Hast du mal so Bilder in Zeitlupe gesehen, was da mit dem Gehirn passiert, wenn die ihn auf die Fresse kriegen? Na, das sieht man ja nicht so direkt. Man sieht ja draußen, wie draußen dann immer so sich also, hin und her schiebt, die Gesichtsmasse. Ich habe da mal gesehen. Und zwar hängt ja das Gehirn wohl so an lauter kleinen Fäden im Kopf. Ja. Und dann schwabbelt diese Masse da hin und her und ab und zu reißt so ein kleiner Faden wohl auch mal ab und so, war. Ja. Und dadurch haben die sich dann auch erklärt, warum ich hier nur mit Ali rumstottert und naja, und dann irgendwas wieder nur noch sabbert und... Also im Grunde, in der Physik heißt es Black Box. Man weiß nicht genau, was drinnen passiert, aber man merkt ja daran, was rauskommt. Ja klar, eine Theorie gibt's natürlich auch für alles. Ja. Horst, dann danke ich dir für deinen Anruf und dafür, dass du so widerspruchslos deinen neuen Namen hinnimmst. Ach Mensch, ich wollte dich gerade loben und schon widersprichst du dann doch? Nee, wie bist du auf Horst gekommen? Nur mal so. Vibrations, würde Johnny da sagen. Aber Johnny war ein Butterkeks, der glaubte an die Liebe. Aha. Nee, es ist nur so ein halber Spitzname von mir, aber den kannst du eigentlich gar nicht wissen. Siehst du? Na, okay. Hä? Ich muss auch meine Sendung über außersinnliche Wahrnehmung machen. Und dann erneut mal meine Fähigkeiten unter Beweis stellen, mit Fernheilung zum Beispiel. Na gut, Doktor. Bist du irgendwie krank? Nö. Schade, sonst hätte ich mich jetzt volle Pulle geheilt, aber warst du schon mal krank? Ja. Habe ich dich schon mal geheilt? Nee. Garantiert nicht. Das kann ja nur werden, aber dann könnte ich dich ja vielleicht auf die Ferne krank machen. Was ja im Grunde auch außersinnliches Phänomen ist. Die müssen ja nicht immer zum Guten, krank machen? Wie stellst du dir vor, dass du jemanden über das Radio krank machen kannst? Die Hände ans Mikrofon legen oder einfach ganz viel reden, dass man Magenkrämpfe kriegt? Magenkrämpfe? Nee, daran würde ich nicht glauben, nee. An Magenkrämpfe würdest du bei mir nicht erkranken wollen? Naja, also... Hast du eine Wunschkrankheit, zu der ich dir verhelfen kann? Wunschkrankheit? Ja. Oh, eine Wunschkrankheit, das wäre eigentlich mal wieder so eine nette kleine Operation. Wo man so... Du hättest gerne eine nette kleine Operation? Na, nicht so kompliziert, aber es muss schon so sein, dass man auf jeden Fall unter Vollnarkose ist. Also nicht jetzt so eine lokale... Also so eine Zehennagelvereiterung würde hier nicht reichen. Nee, sowas nicht. Also vielleicht, also muss ja nicht unbedingt Blinddarm sein, also das ist so blöd. Das hat so eine blöde Narbe. So, wieso willst du denn Vollnarkose haben? Weil du das so als Drogenerfahrung nimmst? Nö, aber... Sagen wir mal, also ich trau diesen Ärzten nicht und dann möchte ich denen nicht auch noch zugucken, wie sie an mir rumschnippeln. Ja, also, aber wenn du den Ärzten nicht traust, warum wünschst du dir dann eine Operation? Na, du hast gerade nach einer Wunschkrankheit gefragt. Ja, aber du müsstest du vielleicht trotzdem immer noch begründen, warum eine Operation dein Wunsch wäre. Alles andere wäre Schnickschnack. Also ach, kannst du da ja nicht. So, dass man was zu erzählen hat, meinst ja, du? Ja, genau. Genau! Was erzählst du denn sonst immer so? Oh, auch viel, wenn der Tag lang ist. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Aber kannst du das auch ein bisschen konkreter machen? Oh, ja, ich erzähle so eine Menge über mein Studium, über Bücher, die mich interessieren. Ach, was studierst denn du? Ich studiere Sozialpädagogik. Sozialpädagogik? Dann machst du jetzt langsam, das hatten wir alle. Und was? Nö, das ist mir egal. Ja, ja. Die Hörer wechseln doch. Insofern kann man jeden Tag, glaube ich, dasselbe im Radio erzählen. Und das interessiert immer wieder die Leute. Weil die auch generationsweise gibt's ja da mal so einen Nachschub. Leute werden älter und wechseln irgendwo hin, lernen Englisch, hören BBC, wechseln irgendwo hin und junges Volk kommt nach und muss wieder mit dem Radio erzogen werden. Und dann müssen zum Beispiel leuchtende, anständige, beispielgebende Zuhörer vorgeführt werden. Wie zum Beispiel der junge Horst, der Sozialpädagogik studiert und jetzt mit seiner Lethargie im Bett liegt. Doch nicht ganz allein. Horst, ich danke dir. Was für Bücher interessieren dich denn gerade? Mich für Bücher? Ja. Also jetzt lese ich gerade John Irving. Also so, das letzte, was ich gelesen habe, war die Geschichte vom wilden Wassertrinker. Das ist doch sowieso das allerbeste. Ja, ja. Oder? Super. Naja. Ey, danach kann man, darf man Robert John Irving nicht weiterlesen. Na, das war jetzt das letzte, was ich von ihm gelesen habe. Also das beste fand ich eigentlich war Owen Meany. Das habe ich nicht gelesen, weil ich habe mir ja sagen lassen, dass man nach dem Wassertrinker nicht weiterlesen darf und ich sagte auch gerne weiter, dass man nach dem Wassertrinker nicht weiterlesen darf, weil das für mich auch ein durchaus unübertreffbares Buch ist. Na, aber ich finde, man sollte noch ein paar andere Bücher von ihm gelesen haben. Meinst du? Ja. Ah, das kostet ja... Ich meine, Outer Gab und so. Und das kostet ja so viel Zeit. Ach, Quatsch. Na gut, John Irving. Ja. Der hat ja jetzt mal Reich Ranitzky immer schön beschimpft. Echt? Ja. Kennen die sich? Nee, der ist mit Grass befreundet und weil Grass so böse, weil Reich Ranitzky so böse war zu Grass, hat Irving gesagt, Reich Ranitzky ist ein Arschloch. Was ja auch stimmt. Aber immerhin sehr populär ist und ich meine, hat ja auch Einfluss. Aber ist okay, ich meine, also ich... Stimmt, Grass ist jetzt volle Pulle auf Platz 1 in der Best. Ja, da verkaufen sich die Bücher eben, wenn man von Grass runter macht. Ja, hast du denn schon ein Buch geschrieben? Nee. Hättest du denn ein Wunschbuch, was du schreiben? Ich kann schreiben. Deine Memoiren? Ja, ja. Ach, Memoiren sind ja eher langweilig, oder? Kommt an, wie man sie rausbringt. Das stimmt, vielleicht klappt das doch noch mit dem Hängeschrank-Star und dann... Ja. Wäre jetzt Zeit. Oder guck dir Helge Schneider an, also ich Mutti vorzustellen. Seine Memoiren sind ja nun wirklich spitze. Zumindest der erste Teil. Richtig. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ciao. Mensch, liegt im Hochbett und kann aber doch nett bestrickend kichern. Tag, wer bist du? Aus Görlitz? Nee. Schade. Du warst nicht immer ein von dem jungen Görlitzer? Nee. Nicht 10b? Nee. Keiner, der dir telefonisch nachstellt? Nee, leider nicht. Leider nicht? Naja, ich weiß nicht. Wie alt bist denn du, Nicole? Wollen wir einen Partner suchen? Ab und an kann die Sendung ja auch mal der Partnersuche dienen. Nee. Und nicht nur immer der Suche nach unpraktischen, schwachsinnigen Gegenständen. Wobei dem Kriterium des Themas der heutigen Sendung kommen ja Männer oder Jungs durchaus recht nah. Ja, ich habe ja schon was gefunden, was unnötig. Hast du einen platzraubenden Freund? Was? Du hast schon einen platzraubenden Freund. Ja, auch, aber ich habe was anderes noch. Noch was anderes, was im Weg rumsteht. Ja, und zwar habe ich ein paar Schuhe gekauft von einem Schuhverkäufer, weil ich den so toll fand. Ach ja, ehrlich? Und jetzt sind die Schuhe bei mir rum und sind die total eklig. Und ab 160 Mark das ausgegeben. Oh, das ist ja bitter. Ja. Vielleicht ist das aber auch ein Anlass, nochmal hinzugehen und zu sagen, die passen nicht, ob du die umtauschen kannst. Schon hast du wieder ein tolles Gespräch mit dem netten Schuhverkäufer. Na, ich habe ja schon mal mit dem geredet, aber das war ein bisschen doof. Wieso? Er ist ein bisschen doof oder das Gespräch war ein bisschen doof? Naja, er ist auch ziemlich doof. Ach Gott, sieht gut aus, verkauft teure Schuhe, ist aber ein bisschen doof. Ja, er wollte noch meine Telefonnummer, aber hat er nicht zurückgerufen. Das ist nicht gemein. Ah, vielleicht hat er die auch verbummelt. Schuhverkäufer sind ja oft so schusselig. Ja, kann auch sein. So ein bisschen El Bundy-Typ eher? Nee, das war ein bisschen anders aus. Eher Johnny Depp? Nee, auch nicht so. Na, wie denn dann? Der sah ein bisschen so aus wie du, hatte bloß viel längere Haare und die waren so gelblich. Viel längere Haare hatte ich auch und gelblich waren, hatte ich auch schon mal. Ja, aber trotzdem, die sind auch ein bisschen orangelich so. Ja, oh, ein bisschen orangelich hatte ich auch schon. Naja, aber auch ein bisschen anders aus. Aber ein bisschen. Naja, ein bisschen, ja. Ja. So dass du jetzt auch ja keine Lust hast, mit deinen 160 Mark Schuhen da nochmal das Schuhgeschäft aufzusuchen. Nee, ich weiß nicht. Nee, ist eigentlich ein bisschen doof. Aber ich meine wenigstens vielleicht im Interesse deiner Füße, dass du dir doch noch neue Schuhe holst. Na, ich habe total viele Schuhe. Außerdem kommt es vielleicht aber auch total prima, wenn du ihn einfach mit Missachtung strafst. Wie meinst du das jetzt? Na, indem du dich an einen Kollegen wendest und nicht an ihn. Und ihn hochnäsig übersiehst. Naja, was soll ich mit den Schuhen machen jetzt? Aber naja, mit den Schuhen in den Laden und die da umtauschen, aber nicht bei ihm. Na, ich will die Schuhe aber auch nicht umtauschen. Ich habe ja genug Schuhe. Naja, aber... Macht ja überhaupt ja keinen Sinn. Der Schuhverkäufer ist doof, die Schuhe sind unpraktisch und außerdem hast du ihn noch. Ja. Was machen wir denn da jetzt? Ich nicht. So blöde. Wäre schön, wenn mir jetzt da was Geniales einfallen würde. Wie soll es denn überhaupt so weitergehen in deinem Leben, Nicole? Naja, auf keinen Fall mit einem Schuhverkäufer. Nee. Im Grunde, was jetzt nötig wäre, wäre ein Schuhschrankverkäufer wahrscheinlich. Ja, oder so, ja. Ja? Könntest du da, bist du schon mal so durch Möbelhäuser geschlendert und hast mal gekickt, was da so an Männermaterial an Verkaufen im Männermaterial rumsteht? Ja, war ich gewesen, vorletztes Wochenende. Und? Stehen da nette Typen rum? Nee. Nee? Nee. Meinst du, dass das so branchenspezifisch ist? Wenn du jetzt, sagen wir mal, einkaufen gehst, dann wirfst du schon immer mal einen prüfenden Blick auch auf jüngere Verkäufer. Naja. Ja? Naja. Naja, offensichtlich im Möbelladen hast du das gemacht, im Schuhladen hast du das gemacht. Naja, aber es war ja, weil es deiner Freundin noch mit dabei war. Hast du nur mit einer Freundin zusammen? Ja. Naja, Ach so. Meistens. Ja, dann schnapp. Und dann, ich glaube, man muss die Sache systematisch angehen. Das geht ja auch nicht. Meine Freundin ist ja jetzt sauer, weil der Schuhverkäufer, der hat nämlich zu mir gesagt, dass er nicht zurückkriegt. Hat er aber nichts gemacht, aber die ist ja trotzdem jetzt sauer, weil er das gesagt hat. Ach Mensch, vielleicht müsst ihr einfach irgendwie euch von den Branchen her unterscheiden und du spezialisierst dich auf Schuhverkäufer und sie könnte ja irgendwas, was ist noch praktisch? So Schreibwarenverkäufer? Naja. So Lebensmittel übrigens nicht wahr? Fleisch, Käse, Wurst, ist doof. Naja. Welche Art von Verkäufern würden dich möglicherweise noch interessieren? Farbdosen vielleicht. Farbdosenverkäufer? Ja. Warum? Na, weil die vielleicht auch ein bisschen bunt sind oder so. Die selber? Naja, so bunthaarig vielleicht eher. Ach so, das wäre dann aber eher Kosmetikabteilung. Also du meinst jetzt nicht einen Farbenladen. Naja, kann aber auch sein, dass die dann nur schminken oder so. Ja, wäre das schlimm? Ja. Ach so. Und der Schuhverkäufer, war der geschminkt? Nee. Nee. Aber fesche Schuhwerk hat er ja, nehme ich an. Naja. Oder hast du dafür auch keinen Blick gehabt? Naja, doch. Naja, das sind mal andere Schuhe angehabt. Und, hat das irgendwie eine erotische Ausstrahlung, wenn Männer tolle Schuhe anhaben? Nee. Nee. Das waren so platte Schuhe. Und nicht nur eine einzelne Nummer. Nicole? Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Und von was für mich? Ja, ich nehme an, irgendwelche ockergelb karierten Puschen werden durch meine Träume huschen. Okay. Tschüss. Ist im Grunde wieder mal Zeit, Maria Callas zu spielen, denke ich mir. Maria Callas. Tutti sensi dei brio, tu dori. Immer noch der Sprechfunk 7481110 in Potsdam, die Telefonnummer, das Thema immer noch unpraktische, platzraubende Gegenstände, Gegenstände, die wie Männer sind. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo? Ja, hallo? Ich bin der Hermes. Hermes? Ja. Tag, Hermes. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe einen Fernseher, gebraucht geguckt. Ja. Und der hat leider einen Fehler. Eigentlich im Geschäft, da hing er noch, ganz gut. Sag mal, hörst du da Musik im Hintergrund? Ja, wieso? Was für Musik hörst du da? Moment mal. Hanson Band. Ah. Ja. Es ist aber nicht schön, dass du jetzt andere Musik hörst, wo so eine tolle Sendung im Radio ist. Ja, leider mal. Na, nicht wegen leiser machen. Ist das Kassette, CD, Platte, Radio? Kassette. Kassette. Warum hörst du jetzt nicht Radio? Ich höre Radio. Nur Kopfhörer. Und dann als Background noch aber Musik? Genau. Raffiniert! Die jungen Hörer werden ja mal aus dem Buff da und abgelascht. Nee, und den Fernseher, den ich mir gekauft habe, der hat erstmal 150 Mark gekostet. Und der hat nach, also einen Tag schon, die Farbe ein bisschen blässlicher geworden. Und nach ein paar Monaten waren die Farben dann ins Grün gegangen, nur noch grün. Und zum Schluss waren die Farben gar nicht mehr lang. Und dann bekam auch noch so seitliche Streifen. Und das ist so ein Riesenfernseher. Da steht mir jetzt nur im Weg rum und ich weiß nicht, wohin damit. Das scheint ja Entsorgungshof. Das kostet dich 20 Mark. Dann hast du für 100 in der Summe insgesamt 170 Mark. Hast du eine schöne Demonstration über die Vergänglichkeit technischer Gegenstände. Ja, aber wie ich mir geholt habe, da hat er mir gut angepriesen und es soll total in Ordnung sein, tipptopp oder alles und so. Ja. Dann habe ich mir wieder von irgendeinem Toten anwählen lassen. Ja, oder du mal versuchst es umgekehrt und selber anzupreisen. Ja, dann hätte ich noch was. Nämlich, ich habe mir mal einen Föhn gekauft. Und der hat vorne so ein Plastikaufsatz drauf. Ja. Und der ist leider irgendwann mit dem Föhn verschmolzen. Ja, schön. Die Garantie war auch schon abgelaufen. Ja, ich danke dir sehr für den Anruf. Ja? Ja? Okay, tschüss. Ansonsten bin ich immer noch auf der Suche nach wirklich unpraktischen Gegenständen und nicht nur Gegenständen, die einfach so kaputt sind. Tag, wer bist denn du? Tag, Andreas. Tag, Andreas. Jo. Oder hast du mich jetzt Andreas genannt? Nee. Nee? Weil die, von der Betonung her war das ein bisschen unentschieden. Du hast gesagt, so, Tag, Andreas. Ja, ich hab mich gerade hier, ich bin wieder aufgestellt. Ah, ja. Ja. Ja. Mir fiel irgendwie so meine Jäger- und Sammlerleidenschaft irgendwie ein, denn irgendwo der Abstellraum, meine Wohnung irgendwie, ja nun, irgendwie entsorgt alles erstmal in den Keller. Also die ganzen sinnlosen, unnützen Gegenstände, das ist jetzt alles im Keller. Ich bräuchte ungefähr eine halbe Stunde, um sie aufzuzählen. So, dass man da jetzt im Keller aber kaum noch treten kann. Ja, richtig, ja. Ja, und jetzt hoffst du einfach, sagen wir mal, auf die Wirkung der Witterung. Du weißt, der Keller ist feucht und dunkel, Spinnen und Holzwürmer. Wohlgefallen auflöst. Dass ich das, ohne dass du gewissermaßen Schuld hast. Ja, so ungefähr. Ach, schön. Was ist denn der unpraktischste Gegenstand, den du da im Keller... Ja, zwei Tonnen Schrauben. Ne? 2 Tonnen Schrauben? Ja, zum Bleistift, ja. Ja, na, die sind aber holzwurmresistent eher. Naja, vielleicht rosten sie irgendwann mal weg oder so. Oder es kommt irgendeiner und will sie endlich mal haben. Ja, wie kommt man denn zu 2 Tonnen Schrauben? Irgendwann muss ja aber doch ein gigantischer Anfall von Kaufrausch gewesen sein. Nö. Jäger und Sammler Natur. Ach so, die hast du einfach so, ach, dachtest du, Mensch, die liegen hier so schön im Weg rum, die 2 Tonnen Schrauben, die können doch auch bei mir in der Wohnung. Du hast die im Zimmer gehabt? Die Schrauben, naja, vereinzelt, um sie zu sortieren, und jetzt sind sie alle in Stahlcontainern, irgendwie, diese Schiebecontainern aus der Werkstatt kennst du ja, aber. Ja, aber wie kriegt man denn 2 Tonnen Schrauben in die Wohnung, um die dann zu sortieren? Naja, Containerchen für Containerchen, das sind ungefähr mal 35 Kilo, 40 Kilo, und dann sortiert man die aus und schmeißt halt die weg, die ja wirklich schon verrostet sind. Ach, ich habe noch ganz unpraktischere Gegenstände. Uraltes, riesengroßes Werkzeug von irgendwelchen Fräsmaschinen. Scheint dich aber doch mit boshafter Freude zu erfüllen. Ja, und Schweißgasflaschen irgendwie. Naja, das ist schon irgendwie, ja, ich weiß nicht, kann man ja alles mal brauchen irgendwie, aber gerade nicht. Gerade stößt man sich da also ständig dran. Aber dann Kinostühle oder irgendwelche Globus, da wo eine Lampe ausgewechselt werden muss, oder Computermonitore, massenhaft oder so. Kinostühle? Ja, Kinostühle. Ach, was ich gerne hätte, hast du sowas vielleicht auch, so einen schicken Friseurstuhl, den man so hochpumpen kann, oder so einen Zahnarztstuhl? Ja, nee, aber... Der aber auch bequem ist? Ein Stuhl aus der Frauenpraxis habe ich im Keller. Ja, nee, das ist ja dann doch ein bisschen unpraktisch. Ja, der ist so hässlich irgendwie. Also du hast den Krieg und nicht kaputt, weil der ist irgendwie in Stücken. Den habe ich dann mal zu weit runtergetragen und jetzt kriegst du ihn dann nicht mehr raus. Ja, unpraktische Gegenstände. Ja, wie gesagt, könnte man ein Museum draus machen. Ja, sind da noch so Sachen in deiner Wohnung, die jetzt leider nicht mehr in den Keller gepasst haben? Nee, die ist leer, Gott sei Dank, endlich. Ach, die Wohnung ist jetzt aber völlig leer. Ja, also jetzt sind die nötigsten Gegenstände drin. Also in dem Fall genau das Gegenteil davon. Ne? Also eben gerade so Radio, Zahnbürste. Ja, 2 Unterhosen. Zwei Unterhosen und ein Stöfchen, dass der Tee warm bleibt. Ja, genau, ja. Gut. Ja. Ist aber insgesamt eine große Wohnung eher? Nö, ist ein Schuhkarton. 27 Quadratmeter. Aber fast immerhin 2 Tonnen Schrauben, wenn es drauf ankommt. Wenn es drauf ankommt, genau. Ja. Gut, danke dir für deinen Anruf. Und schön. Ja, tschüss. Ey, soll man ja nicht sagen und tschüss. Hatten wir in der letzten Sendung. Mann, oh Mann, wenn man da nicht jede Sendung hört, lieber Hörer, dann kommt man doch ein bisschen, ist man ein bisschen neben der Rolle. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Hallo, ist der Sir Henry. Sir Henry, du ja, hast... Ich, ja? Wir müssen uns total beeilen. Ich gebe dir 1,5 Minuten. Ich bräuchte auch so einen Punching Ball. Du brauchst auch einen Punching Ball? Ja, bei mir. Hey, Roger reibt sich die Hände und... und ich krammel jedes Mal daran, wenn ich ins Zimmer gehe. Siehst du, seine gute Freundin fand den sowieso von vornherein unnütz, den Punching Ball. Ja, aber der Kaderanzug muss ja hängen, der muss ja schön locker hängen. Was muss der hängen? Locker hängen. Warum? Ja, weil er auch richtig lüften muss. Der Punching Ball muss lüften? Nein, ein Karateanzug. Ich denke, du brauchst einen Punching Ball. Ja, traurig, aber an der Stelle, wo ich ihn hinhängen würde, hängt immer mein Karateanzug und ich renne jedes Mal daran, wenn ich ins Zimmer will. Au, oh, na, das schlägt ja aber immer voll hart in den Kopf, so ein Karateanzug, oder? Hart ist er nicht, aber man rennt eben dem Gesicht immer voll dagegen. Er ist nicht richtig trainiert, dein Karateanzug. Ja, nee, vielleicht rollen sie sich eines Tages mal nach oben ein. Ja. Keine Ahnung. Nee, und dann steht bei mir immer noch so eine scheiß Stechpalme mitten im Zimmer, die ist so blöd. Und unnötig, die steht so dumm im Weg, die habe ich mal geschenkt gekriegt von meinen Eltern. Und ich jedes Mal, wenn ich da vorbei will, steche ich sie halt kaputt. Wie lange sind deine Eltern jetzt verheiratet? Die goldene Hochzeit, die ist schon fast 10, die Silberne ist schon fast 10 Jahre vorbei, also. Ach so, na dann kommt doch jetzt bald sicher wieder irgendeine Hochzeit. Ja. Dann könntest du doch mit einer riesigen Stechpalme beglücken. Ja, kennen die doch vielleicht gar nicht wieder, weil die in der Zwischenzeit vielleicht ein bisschen gewachsen ist. Ins Wohnzimmer dann stellen, dann müssen die dann jedes Mal vorbei. Ja, ja. Und dann habe ich noch einen riesen Berg an Haargel. Das ist noch aus der Zeit, als ich noch kurze Haare hatte. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Jedes Mal, wenn ich den Schrank aufmache, da kommt... Ey, aber bei langen Haaren braucht man noch viel mehr Haargel. Insofern ist es doch vielleicht schnell, jetzt wegzuverbrauchen. Brauche ich nicht. Also ich nicht. Ich trage sie ja so ab und zu mal so wie du früher und ab und zu offen. Ja. Nee, aber vielleicht kannst du dir so ein bisschen nach hinten schmieren, wie John Travolta bei Pulp Fiction. Der oberbuchtig aus. Ach, John Travolta sieht doch nicht oberbuchtig aus. Nee, also... Der sieht so aus, wie sich der halbautomatische Anrufbeantworter anhört. Total erotisch. Was, der sieht wohl auch so aus, oder was? Nee, aber der hört sich so an, wie John Travolta aussieht. Sagen jedenfalls ein paar... Was ist das jetzt für Parallelen? Naja, muss man ausprobieren. Ruf mal an, 721 39 32. Denn wenn du da voll hinhörst, dann weißt du, wie John Travolta aussieht. Hast du Pulp Fiction gesehen? Bisher weniger gehört. Hast du Pulp Fiction gesehen? Nein. Eine unbequeme Frage, der du gleich versuchst auszuweichen. Ich merke dir, das Sachsenvolk ist so renitent. Denn schau dir den Film gefälligst an, mein Junge. Ja, ich habe aber wenig Zeit. Ja, das ist auch keine Ausrede. Ich habe auch wenig Zeit. Gleich kommen die Nachrichten. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Tschüss, Sir Henry. Und jetzt kommt hier aber eine prima Musik, die genau das zelebriert, was junge Menschen... Die Musik ist uralt, aber was junge Menschen heute immer noch so hauptsächlich im Kopf haben. Disco, Disco, Disco. I am going to Mount Kisco. I am going to buy Crisco. To bake a cake so I can disco, disco, disco. Disco, disco, disco. How long are you staying? I mostly eat Marisco so I can disco, disco, disco. Disco, disco, disco. I am getting tired waiting to be hired to do disco, disco, disco. If I don't get hired to do disco, disco, disco, I would take a gun and become a Cisco. Disco, disco, disco. Disco, disco, disco. You make me so tired. Disco, disco, disco. If I don't get back, I am going to Jay Lisco and dance on a wire. Disco, disco, disco. Kurzinfo. Um 0.31 Uhr. Bestürzt. Deutschland, Großbritannien und Organisationen wie Greenpeace haben die Todesurteile gegen Oppositionelle in Nigeria verurteilt. Unter den Betroffenen ist auch der international renommierte Dichter und Träger des alternativen Nobelpreises Ken Saro Wiwa. Gefährdet. Die Firma AEG hat den Verkauf der Bereiche Industrieautomatisierung und Energieverteilung angekündigt. Dort arbeiten rund 20.000 Beschäftigte. Bestätigt. IG Metall-Vorsitzender Zwickel ist von den Delegierten des 18. Gewerkschaftstages mit großer Mehrheit erneut zum Chef der größten Einzelgewerkschaft gewählt worden. Verschrottet. Die beiden letzten russischen Raumfähren vom Typ Buran werden demontiert, ohne jemals geflogen zu sein. Die Regierung in Moskau hat das teure Programm gestrichen. UEFA-Pokal. In der Rückrunde gab es am Abend folgende Ergebnisse. Dynamo Minsk, Werder Bremen 2:1 und Bayern München, Rovers ebenfalls 2:1. Wetter.

Wer interessiert wäre an einem schönen Gespräch, an unverstellter Kommunikation, der hätte die Möglichkeit, die Potsdamer Telefonnummer 7481110 anzurufen. Eine Möglichkeit, von der Regeln gebraucht gemacht wird, zum Beispiel durch... Hallo. Nicht durch Hallo, sondern jetzt hätte der Name kommen müssen. Dann werdet ihr total... Zum Beispiel durch... Wolfgang. Wunderbar. Wie wir hier Wort in Wort spielen. Naja, gut. Nee, eigentlich wollte ich ja schon im Bett liegen, aber ich habe die Sendung gehört und genau das Thema, was heißt es, das ging mir nicht durch den Kopf. Ich habe letztens einen wunderschönen Katalog ins Haus geschickt bekommen. Woher die Adresse haben, weiß ich nicht. Otto. Nee, schöner. Der Name ist alleine schon... Beate Use. Nein. Noch schöner. Programm, der nennt sich die moderne Hausfrau. Schön. Kleines Heftchen. Und, ja, mit Abbildung nehme ich an. Habe ich mir die Muse gegönnt und habe meinen Blick reingeworfen und habe eine abstruse Zusammenstellung des übelsten Kitsches. Es ist köstlich, was da alles drin ist. Also was man wirklich brauchen könnte, eventuell. Zum Beispiel, hast du den Katalog zur Hand? Ich hab mir zwei Schmankerl aufgeschlagen. Echt? Ja, also ich ansonsten würde ich, du kannst gleich deine Schmankerl sagen, ich würde dich dann noch, dann nicht, dass wir das vergessen, du musst mich dann erinnern, weil ich in der Hitze des Gesprächs oft viele Gedanken vergesse oder verdränge, weil ich dann ein bisschen Kaufberatung vielleicht noch bräuchte. Ja, ja. Gut, ja, jetzt bist du erstmal dran. Ja, also wie gesagt, ich hab's Gott sei Dank wieder aus dem Müll rausgefischt und es ist köstlich. Das sind zwei, also eine, Farbradio haben wir ja noch nicht, also das Bild kann ich nicht zeigen, aber wenn ich, die Texte dazu sind noch schärfer als die Fotos. Hier habe ich zum Beispiel eine Hirschtrophäe aus Kunststoff. Und dazu möchte ich den Text vorlesen, der ist einfach zu schön. Ja. Hallali, in Gänsefüßchen natürlich. Wir machen Sie zum Jäger Kurpfalz mit der Hirschtrophäe aus abwaschbarem, stabilem Kunststoff, die mit ihrer sagenhaften Geweihausladung von 47 cm jedem echten Neger vor Neid im Wamsgrün fährt. Doch Spaß beiseite. Wer das rustikale, stilvolle Ambiente liebt. Hier. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ja, nee, ich wollte bloß, ich fühlte mich gleich angesprochen. Mein Wams färbt sich neidgrün und ich liebe auch das rustikale Ambiente. Stilvolle Ambiente liebt, wird er der täuschend echt wirkenden Hirschtrophäe die größte Freude haben, ohne vom schlechten Gewissen geplagt zu werden. Denn für dieses gute Stück musste kein Hirsch sterben. Hirschtrophäe, damit macht das Schenken wieder richtig Freude. DM 39. Und dazu der Schluss, Weidmannsrat Doppelpunkt. Mit der Hirschtrophäe an der Wand schmeckt das Jägerschnitzel doppelt gut. Ey, aber 39,50 ist euch schenkt. Nie 50 zu viel. 39 nur? Ja, nur 39. Oh, prima. Und wie gesagt, das sind etliche Artikel, also ich habe sie nicht gezählt, aber es sind bestimmt an die 1000 Artikel, die wirklich kein Schwein braucht. Wie zum Beispiel hier das andere Schmanke, das ist ein WC-Radio. Ein WC-Radio? Ja, das ist ein Radio, wo unten noch eine Klorolle dranhängt. Oh, lies mal vor die Beschreibung. Also, mit Musik geht alles besser. Ausrufezeichen. Ist das nicht Grund genug, jetzt auch in Bad und WC ein Radio zu installieren? Besonders dann, wenn es so kompakt und sendestark ist wie unser WC-Radio. Dieses Radio ist mit UKW-Mittelwelle-Empfang und Teleskopantenne ausgestattet und bietet als besonderes Extra, welches Radio hat das schon? Ein Abroller fürs Toilettenpapier. WC-Radio aus Kunststoff, ca. 20 x 8 x 18 cm, mit Batterien und Befestigungsmaterial. WC-Radio, für den fröhlichen Start in einen guten Tag, DM 59. Oh, schick. Sag mal, jetzt muss ich fragen, haben die auch so Zimmerspringbrunnen? Ja, ach, da habe ich noch nicht geguckt, aber zum Beispiel Glaskugeln, wo innen drin ist so eine Art Plexiglas-Fäden drinne hängen, das dreht sich dann und das glitzert und irgendwelchen Weihnachtsschmuck, der... Oh. Von einer Scheußlichkeit zur anderen und die Beschreibung dazu sind das Harteste, also. Oh, ist ja also, super. Warum schicken die dir so eine Kataloge und mir nicht? Ich weiß nicht, wo die Adresse her haben, aber deine war wahrscheinlich nicht dabei. Na, das ist ja blöd. Eine dabei sind doch überall Adressendealer unterwegs. Ich werde ja mit den unsinnigsten Sachen bombardiert, aber Sachen, über die man sich wirklich freuen könnte, an denen man Spaß hätte, wo man, sagen wir mal, sich mit jemand davor setzen könnte, um drin lustvoll zu blättern, so wird erreicht eine Sache, die sieht aus wie eine City-Karikatur, ist aber ernst gemeint. Und zwar, hier wird Grabstein neu vorgestellt. Das ist so eine Art Pumpspray. Und da sind zwei Bilder dazu, vorher und nachher. So wie sonst immer Pickel und Segelohren, aber da stehen dann Grabsteine. Da, ja, da steht ein Grabstein, der ist ein bisschen grau und eine Hand, eine ominöse Hand hat eine Flasche Grabstein nur in der Hand und pumpt gerade eine, ja, irgendeine Flüssigkeit auf diesen Grabstein und da steht auf dem Bild vorher drauf und dann nachher glänzt er wie Sau und komischerweise wachsen unten Blumen, was auf dem anderen Bild nicht drauf ist. Also das ey, ist du musst zu ihm, dass es ein bisschen pietätlos ist, von einem Grabstein zu sagen, dass er nachher glänzt wie Sau. Naja, pietätlos, also das Bild ist pietätlos. Darum habe ich es mir auch rausgeschrieben. Na, aber ich habe jetzt noch den Eindruck, dass es im Moment gerade deine Sprache war. Dann wird ja nicht drunter stehen, dass es glänzt wie Sau, oder? Ja, das war meine, ja. Ja, also, nee, aber... alte Grabsteine wie neu. Also, ja, das ist auch recht pietätlos. Stimmt andererseits auch. Ja, ja, also... die 100 Jahre tot, aber aus dem begraben. Ja, wir verleihen ihrem Toten frischen Glanz. Ja, so ungefähr. Ja. Also, Tote wie neu geboren. Falls er einen Katalog oder falls ja geneigte Hörer, Hörerin einen solchen Katalog mit dem Titel Moderne Hausfrau... Ja, man steht da nicht irgendwie, wo man den vielleicht... Nicht wegschmeißen, nee. Angucken. Kann man den irgendwo telefonisch abfordern? Steht da nicht vielleicht eine Nummer drin? Da muss ich mal schauen. Das wär, würde mich ja interessieren. Ach. Hier steht eine Telefaxbestellung. Wahrscheinlich für die Artikel, aber... Ach so, eine Telefonnummer steht nicht da? Ach ja, doch, hier Bestelltelefon. Ah, oh, prima. 075... 075... 70... 3307. 075... 24... 24... Die Vorwahl? Ja. Und dann 70... 3307. Prima. 075247033 07. Oh, so ein Katalog muss ich mir ja gleich bestellen. Es ist wirklich sehen. Also am besten ist es, wenn man einige Biere getrunken hat. Ja. Das macht am meisten Spaß. Super. Da danke ich dir aber für diesen Anruf. Bitte, bitte. Ja? Okay, tschüss. Tschüss. Mensch, vielleicht, ob ich da mal versuche, gleich anzurufen. Mal sehen, was da passiert. 0754. Ah, da bin ich gespannt, ob das eh noch angeht. Oder ob die mir... Guten Tag, Versandhaus Walz, lieber Kunde. Unsere Telefonanschlüsse sind momentan alle belegt. Oh, das ist aber gelogen. Können Sie Tag und Nacht, auch an Sonn- und Feiertagen, unter folgender Rufnummer aufgeben. Aha. 020-399-55446. Ich wiederhole. 020-399-55446. Für sonstige Angelegenheiten rufen Sie bitte nochmals zu den üblichen Geschäftszeiten folgende Telefonnummer an. 07524-703307. Vielen Dank für den Anruf. Mensch, echt, das scheint aber volle Pulle zu florieren, wenn da die Leitung gleich gesetzt ist. Aber dann probieren wir das vielleicht nochmal bei der anderen Leitung. Das interessiert mich ja, dass man wenigstens mal so einen Katalog hier kriegt. 0-0-0. Na? Ach, da schlafen sie schon. Unterm Kunststoffherrscherei. Oh nee, ist das ungerecht. Ich wollte so einen Katalog bestellen bei Ihnen. Die moderne Hausfrau heißt der, die moderne Hausfrau. Einen Moment, ja? Ja. Ach, ist das interessant. Ist das auch unnütze Gegenstände, volle Pulle. Sie sind noch kein Kunde bei uns. Nee, ne? nee. Wir haben gerade Datensicherung. Können Sie vielleicht in einer Stunde nochmal anrufen? Oh, in einer Stunde wird's mir zu spät. Ja, oder in einer halben. Sie haben doch so schicke, es sind doch lauter so schicke, unnütze Gegenstände eher, ne, die in dem Katalog drin sind, oder? Bitte? Sind doch eher so schicke, unnütze Gegenstände, ja, die warum möchten Sie den Katalog bestellen, wenn ich... Naja, um einen Überblick zu kriegen über so Sachen. Ja. Die man möglicherweise ja nicht braucht. Ja, wunderbar, dann können Sie das ja nachher auch noch machen. Wenn ja? So dann würde ich... Ja. Ne? Sie halten die doch eher für praktisch? Ja. Entweder Sie sprechen jetzt ernsthaft mit mir oder wir können das Gespräch auch gerne jetzt beenden, ja? Ich wollte ja nur einen Katalog bestellen. Ja, nur im Moment geht es nicht, deshalb habe ich Ihnen angeboten, später noch anrufen. Ja, müsste ich also später nochmal anrufen. Ja, richtig. Ja, das will ich dann gerne tun. Gut. Dann danke ich Ihnen erstmal. Wiederhören. Ja. Mann, dafür, dass man unpraktische Gegenstände zu verscherbeln hat, war die junge Dame ja doch recht unfreundlich. Das tut mir sehr leid. Dann spielen wir vielleicht erstmal eine Abschreckungsmusik hinterher, auch eine große, fabelhafte Lieblingsmusik von mir, eine Scheibe, eine Single, die hier schon mal im Radio in dieser Sendung gelaufen ist, die durchaus verdient hätte, auch endlich ihren Weg durchs Unterholz in die Fritz-Hitparade zu schlagen, wenngleich ich selber aus realistischen Gründen die Chancen für relativ gering haltet, ist eine Musik, die unmittelbar mit dem Thema zusammenhängt, eine Musik, die mit Kaufrausch, Schwachsinn und Multikulturalität zu tun hat. Es ist die berühmte Werbesingle von Bolle. Da werden lauter teilweise unpraktische, manchmal sehr, sehr, sehr schmackhafte Gegenstände, auf die sich durchaus die Begehrlichkeit vieler potenzieller Käufer richtet, Word musikalischer Art und Weise präsentiert. Die Bolle-Single. Bolle International. Riesenimporte aus Amerika. Guten Gänse, what the fuck? Whiskey, soda, chewing gum. Grapefruit juice, that's okay. Imported from USA. Oh, yeah, Preis und Qualität, das sind echte Leistungen. Wodka, Wodka, Kaviar, Obst liefert uns der Bulgar, Gänse, und Erdbeer kommen viel von Polen her. Jakob Brzmiewka! Ein breites internationales Angebot von Lebensmitteln aus aller Welt. Aus Europa, Afrika, Amerika, Russland und aus den Ländern des fernen Ostens. Tee und Mais und Champignon, China liefert uns Nippon, Krabben, Krebse und Sardin und ein bisschen wie dieses China-Gemüse wieder rumläuft. Ananas, Banana, no Brasil. Kaffee nur aus Anden und Papier. Weiter rum, Jamaika, Ananas. Tropen, Pfeffer, cha, cha, cha. Südamerikanischer Pfeffer, Temperament aus Lateinamerika. Bolle ist wirklich international. Butter, Eier, Käse, Quark kommen frisch aus Dänemark. Prima, prima, Maxi frisch, stehen sie lecker auf dem Tisch. Prima, prima, Qualitäten aus unserem Nachbarland. Mit echter Bolle Maxi Frische. Et Alphand de Grand Menuc, nimm de Mimi noch etwas Brie. Camembert und Petit Bourgeon, Rock for Gervais, très bon, oui. jetzt passt's aber. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Genau, das hat nämlich auf der Bolle-Single geholfen. Kinder, Bolle scheint euch ja aber echt verrückt zu machen. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Toni. Du bist doch jetzt eben ganz frisch hier reingekommen in die Leitung. Ja. Wegen der Bolle-Single? Nee, eigentlich wollte ich dir was von unnützen Dingen erzählen und dann habe ich noch einen ganz heißen Tipp für dich. Dann erzähl mal die unnützen Dinge. Dein besonders unnützestes Ding. Ah, der Tipp ist noch wichtiger, der bezieht sich nämlich auf den halbautomatischen Anrufbeantworter. Na, sag mal jetzt vorsichtig. Der soll aber auch nicht beschimpft werden. Also wenn er beschimpft wird, dann nur von mir. Aber ich habe da vorhin mal angerufen, ne? Ja. Und meinte denn so, dass ich, also ich habe gesagt, ich finde Kuttners Stimme viel sexier als ihres halbautomatischen Anrufbeantworter. Ah, das bringt aber nicht viel, wenn es Jungs mit Stimmenbruch sind. Ja, genau. Sagen. Und dann hat er zu mir gesagt, du sagst jetzt nochmal andersrum, sonst erscheint es nicht nächste Sendung. Ist das nicht nett? Also ich meine, jeder, der da anruft. Und? Jetzt sag mal, wie du reagiert hast. Du hast es andersrum gesagt. Nö, ich habe gesagt, ne, wenn so ist, dann nicht halt. Bist du ja ganz sicher? Ja. Okay. Soll ich dir mal als Zeugen hier hinrufen, den halbautomatischen Anruf? Ja, die Gespräche sind alle dokumentiert, die sind auf Band mitgeschnitten. Ja, kannst du machen. Hol noch rein. Nee, hol ich jetzt nicht rein. Ich glaube dir trotzdem nicht. Ja, finde ich ja nett von dir. Ach, und dann... Na gut, dann glaube ich dir. Ja, das finde ich schon wieder nett jetzt. Ja. Ganz nett von dir. Also, ach nee, glaub dir doch nicht. Ja, das, also, ja, ist mir egal. Also jetzt... Na gut, dann glaube ich dir doch. Ja, das... Also von unnützen. Oder doch nicht. Ja, ich glaub dir jetzt nicht. Was glaubst du mir nicht, dass ich dir nicht glaube oder glaubst du mir nicht, dass ich dir glaube? Ich glaube dir nicht, dass du mir nicht glaubst, dass ich glaube, dass du mir nicht glaubst. Glaube ich nicht. Ja, ich schon. Du lügst. Du auch. Nee. Wieso? Ich bin bloß, weil ich war jetzt bloß schwankender Meinung. Warum? Weil denke ich... Sagen wir mal, keiner die Wahrheit gepachtet hat. Auch ich nicht. Von daher versuche ich da auch mehrere Pachtgrundstücke, gewisser mal, was die Wahrheit betrifft, gleichzeitig zu pachten. Da kommst jetzt aber sehr ins Detail. Nee, ich komme bloß in schlechte Sätze. Ja, ich meine, kann man hier mal... Das ist viel schlimmer. Also jetzt zu unnützen Dingen. Ja. Ich habe nämlich was super Unnützes. Na? Und zwar ein Mischpult. Ein Mischpult, das ist doch aber praktisch. Ja, sicher, aber das, ich meine, wenn man jetzt nicht mehr so viel Musik hört und keine Zeit mehr hat, ist es ziemlich unnütz, vor allem weil es arschteuer war. Ah. Ja? Da steht es jetzt bei dir nur im Wege rum. Ja, genau. Also ich meine, da hätte ich zum Beispiel Platz jetzt für Bücher oder sowas. Siehst du, und ich überlege gerade, ob ich mir nicht ein arschteures Mischpult zulegen sollte. Ja, willst du es kaufen? Das ist alles Nee. Ist aus Plaste abwaschbar, wa? Und färbt jedem Jäger das Wamsknight grün. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hab sogar einen Stimmverzerrer. Cool, wa? Oh, prima. Ich meine, dann kannst du eine Hast Stimme du den jetzt gerade eingestellt? Nee. Dann kannst du nämlich immer bei der Frau da anrufen, um den Katalog zu bestellen, deine Stimme mal verzerren. Und dann linkt die mal ein anderer dran. Dann kannst du die ein bisschen stressen. Ist doch lustig. Ach nein, das finde ich ja nicht so übermäßig lustig. Und ich meine, der ist natürlich ungerecht. Die sitzt da jetzt in irgendeinem schwitzigen Kambuff wahrscheinlich um 5:01 und muss sich nachts von debilen Anrufern nerven lassen, in die ich mich nicht gescheut habe, mich einzureihen. Ja, aber ich meine, die ist doch relativ unfreundlich gewesen, auch wenn es so spät abends ist. Ja, trotzdem schäme ich mich ein bisschen. Nee, ehrlich? Ja, wie Tokotronic, die schämen sich auch immer eher. Ja? Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Nee? Nee. Ach, auf diesem Ehenlied, da schämen sie sich besonders schön. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen. Ja, das ist auch schlecht. Ja, dann machen wir mal Schluss. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend übrigens. Abend ist gut. Und grüß, ja, oder Nacht besser. Jetzt bricht ja der Morgen an. Und wenn du Tommy Walsh liest, dann bestell ich mal einen schönen Gruß von mir. Von wem denn? Von DJ Ton. Meinst du, da freut sich Tommy Walsh? Ja, der kennt mich nämlich. Ja, der kennt dich? Ja. Der leidet ja manchmal aber auch ein bisschen unter den Anrufern, oder? Ja, das finde ich auch kacke, dass da so viele Bekloppte anrufen. Ah ja. Damit hast du ja unschwer mit einem kurzen Nebensatz ziemlich in Distanz hergestellt. Wie ist das jetzt gemeint? Zu den Bekloppten. Ach so. Ja, Doch. Das lag doch auch in deiner Absicht. Oder? Ich schon, also ich denke nicht, dass ich so bekloppt bin. Wenn nee. Deine Sendung bin ich vielleicht nicht intellektuell so ausgebildet, aber. Ach, sag das nicht. Sag einfach nicht unbekloppt genug. Ja, nicht unbekloppt genug. Also echt. Mensch, du musst aber auch nicht gleich alles sagen, was ich sage. Ach, das macht doch aber auch keinen schönen Eindruck. Also übrigens, du weißt nicht, wer ich bin, oder? Nee, aber ey, hör mal schnell zu. Es gibt so Sachen, die will ich euch ja nicht wissen. Ey, ich bin der vom Hockey erzählt hat. Und du wolltest Schiedsrichter machen. Das dachte ich mir schon. Ich hab dich angenagelt. Komm, ey, du machst immer irgendeine Ausrede oder haust einen Regler runter. Hau ich jetzt den Regler runter? Und das dachte ich mir schon, ist keine Ausrede. Nee, so eine quengelnde, aber, weil du nicht weiter weißt. So eine quengelnde Stimme ist doch relativ leicht wiederzuerkennen. Warum, ich schreib dir einfach einen Brief und den beantwortest du mir dann und dann sehen wir weiter, okay? Also du schreibst mir einen Brief, ob ich den beantworte, ist schon wieder eine ganz, ganz andere Frage. Na, sonst muss ich ja mal mit ein paar Hockey-Freunden vorbeikommen, ne? Ach Gott, ach Gott. Du lerne erstmal Briefe schreiben. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Nein. Mensch, Kinder, die Ablösung ist da. Was bin ich froh. Ihr könnt auch aufatmen. Das sinnlose Quatsche hat endlich ein Ende. MC Lücke ist eingetroffen mit einem Riesensack völlig im Wege stehender, prima, unpraktischer Musiken, die man sich dann hier die folgenden 3 Stunden im Night Flight wird anhören können. Mir bleibt, tut mir, vielleicht versucht er mal mit Lücke nachher ein bisschen zu telefonieren. Also nachts ist er mal ruhig Ding, da legst du eine Platte drin, sagst, die heißen so und so, ist die 2. Platte von denen und denen, die 1. Platte ist vor 3 Jahren erschienen, war nicht ganz so gut, jetzt wird's aber möglicherweise der große Durchbruch. Das ist das, was man so sagt. Da gibt's ja immer schöne Zettel, die liegen den Platten bei, da braucht man eigentlich bloß vorlesen, was auf dem Beilagezettel. Jetzt mahnende Hand auf meiner Schulter von MC. Hör mal, Jürgen, du denkst, du machen alle Feiertag, ne, wie ihr in Brandenburg. Ah, ich nicht, ich musste ja die ganze Zeit durchmoderieren. Hast du Johnny vorhin gehört? So ein bisschen reden. Ja, ja, Johnny ja, hat einen super Job gehabt. Hat er eine tolle Sendung, aber oder? Aber musste ich den ganzen Krach um die Ohren blasen lassen, ne? Ja, na, der hat, ich hab mir ja gesehen, der hat hier ganz leise gestanden und da seine Lackbilder sortiert. Irgendwie Lautsprecher ganz ja, leise. Ein bisschen Schmerzensgeld kassiert, ja. Ein Mann in seinem Alter. Ich hab gehört, ein bisschen Identitätskrise habt ihr heute behandelt, wunderbar. Gut, na jedenfalls, ich hab dir hier noch ein paar Anrufer übrig gelassen, ja, hast du jemanden, mit dem du dich wieder unterhalten kannst, wa? So, Kinder, die Sendung ist jetzt quasi zu Ende, bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses wunderbare Outro von Schubert zu spielen und euch bleibt nichts anderes übrig, als am Radio zu bleiben und darauf zu warten, dass MC Lücke prima neue, schicke Musik spielt. Tschüss, nächste Woche geht's weiter. Wir sind